Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und dies ist ein neues Video für die schöne Playlist Netzstimmen. Und diesmal sind wir sozusagen die Comedian Harmonists und singen sozusagen nicht im Duett, sondern im Quartett. Ich glaube, das waren fünf oder sechs, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachzählen. Aber wir haben heute ein paar Menschen eingeladen, mit denen wir einerseits über Mastodon und andererseits auch über das Fediverse reden wollen, das kein Klon des Metaverse ist. Wer weiß, vielleicht wird es noch ein, vielleicht gibt es noch eine Metaverse-Instanz im Fediverse, das wäre doch auch lustig. Ich würde mal so die Runde abfragen, damit ihr auch wisst, wer hier so rumschwirrt, und ich würde bei mir oben links mal anfangen mit Gerrit Eiker. Gerrit, wer bist du, was machst du und dein Statement zum Fediverse-Schrägstrich Mastodon? Ja, einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Mein Name ist Gerrit Eiker, ich bin Unternehmensberater, habe zwei Tochterfirmen so in diesem Internetbereich, einmal E-Commerce, einmal Tourismus. Und Mastodon habe ich eigentlich 2018 mal so angetestet mit einem Account auf Mastodon Social und dann letztes Jahr erweitert mit einer eigenen Instanz hier auch im Hintergrund, alka.news. Und die war aber nicht geplant, sie wirklich aktiv zu nutzen, sondern sie so als Relay zu benutzen eigentlich. Aber können wir vielleicht später darüber reden. Das ganze Thema ist jetzt natürlich explodiert. Es gibt ja auch so angrenzende Themen wie das Fediverse, was ja nicht viel größer ist. Join Diaspora, da hatte ich mal einen Account, aber der ist ja seit 9 Monaten jetzt auch geschlossen. Noch so ein Thema, worüber wir reden können. Und ja, ich glaube, an dem Thema Twitter werden wir heute auch nicht vorbeikommen. Genau. Ton. Ja, guten Morgen. Ton Zijlstra, ich lebe in den Niederlanden, arbeite normal mit Verwaltungen, um deren Daten zu öffnen und die Verwaltungen transparenter zu machen. Bin seit über 30 Jahren im Internet unterwegs und vor allem daran interessiert, wie das Internet zu neuen Gesprächen führt. Und ich bin also in allen Tools interessiert, die mir neue Gespräche bringen. Und Mastodon ist eins davon. Bin seit 5 Jahren aktiv auf Mastodon, seit 4 Jahren mit einem eigenen Server und teile auch direkt aus meinem Weblog auf Mastodon. Das heißt, mein WordPress-Blog spricht auch ActivityPub. Und momentan total fasziniert von der Twitter-Migrationswelle, die über uns schwappt und was das bedeutet. Und für mich als Startaussage, was mich an Protokolle wie ActivityPub und Tools wie Mastodon interessiert, ist, dass die Organisationslogik der Tools sich vielmehr die Logik der menschlichen Netzwerke ähnelt. Ja, Twitter ist zentralisiert, hat eine eigene interne Business-Logik, aber ich bin davon seit jeher überzeugt, dass menschliche Netzwerke und digitale Netzwerke sich viel mehr ähneln sollten und auch die Tools das so organisieren sollten und halt die gleiche Logik hantieren sollten. Das sind ein paar spannende Aspekte. Ich glaube, wir müssen auf 2 Stunden erweitern. Miller. Ja, ich bin Miller Eckenfels. Ich bin eigentlich freie Autorin, Journalistin, hauptsächlich für IT-Themen, allerdings aktuell aus dem Job raus und ich mache gerade meinen Master in europäische Kultur- und Ideengeschichte. Und bin seit nicht ganz 30 Jahren im Internet, aber fast. Und seit 2018 auch auf Mastodon, aber eigentlich lag das eher brach. Und jetzt, ja, mit den ganzen Ereignissen mit Twitter habe ich halt da auch meinen Account, ja, mal aktiviert. Ja, dann mache ich mal runde ich das mal ab. Also das natürlich unter Ideen- und kulturgeschichtlichen, also das mal auch zu machen, passt auch gut zu dem, was Ton gesagt hat. Also das könnte spannend werden. Wir erweitern auf 3 Stunden. Oliver Gassner, ich zeige selbstständigen Unternehmern, Teams, wie sie Zukunftskompetenzen entwickeln können, sei es in Open Space Events. Ja, ich habe Ton und Gerrit beim Open Space Event anlässlich des 30. Geburtstag von Tons Frau kennengelernt, was sehr lustig Schon war. lange her, Ja, ja. genau, also ein Geburtstag als Open Space Event und habe mich da natürlich sofort überzeugt. Nein, ich kannte natürlich Barcamps schon und so, aber Richtung Selbstmanagement, Richtung Einsatz von Xing, LinkedIn oder anderen Netzwerken zur Business-Kommunikation. Aber so wie es keine Work-Life-Balance gibt, gibt es, glaube ich, auch keinen. Ich glaube, für alle vier von uns ist so diese Grenze zwischen Business und Privatleben, das ist so ein bisschen eins. Mastodon, ich sage immer, meine Jobbeschreibung ist, vor allen anderen irgendwo zu sein und dann zu gucken, wann die eintrudeln. Ich harre schon seit 2016 auf Mastodon aus und warte auf euch. Und jetzt habt ihr es endlich gefunden. Also manche von euch. Gerrit und ich haben da so einsam vor uns hingetrötet. Und Ton auch. Und inzwischen und so Leute wie der Nils Hitze und so. Und inzwischen wird das mehr. Ich finde es einfach spannend, weil ich sage, das resoniert ein bisschen mit dem von Ton, dass das Internet eigentlich Menschen verbindet und nicht Maschinen. Das ist vielleicht einfach nur eine Art Metapher für das, was Ton in anderen Worten gesagt hat. Und ich denke, dass eben die Stärke des Netzes auch seine Dezentralität ist und dass man das so entsprechend ein bisschen, ja, also dass das ganz neue Stärken entwickeln kann und so weiter und so fort. Jetzt muss ich noch mal gucken. Also den Chat können wir als Backchannel benutzen, den sehen die anderen nicht. Also ja gut, das war intern, alles klar. So, meine Multitasking-Fähigkeit ist im Alter langsam eingeschränkt. So, also aber reden und lesen, nee, das kann ich auch nicht. Ja, wo sollen wir anfangen? Vielleicht fangen wir mal bei Twitter an. Mein Sohn sagt immer, Twitter ist oder sinngemäß, glaube ich, Twitter ist die Kloake des Internets. Vielleicht können wir mal versuchen zu skizzieren, was auch vor Elon Musk schon das Problem bei Twitter war oder wie das Problem entstanden ist, was vielleicht bei Twitter am Anfang gut war und dann immer schlechter geworden. Wer möchte? Ich würde gerne noch mal eine kurze Sache Anmerkung dazu packen, die du gerade gesagt hast, dass wir das so haben schleifen lassen. Das ist ja einfach, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was 2018 passiert ist. Ich weiß nur, dass mein Account auf Mastodon Social von 2018 ist. Also wird es irgendeinen Auslöser gegeben haben. Da war Mastodon ja schon 2 Jahre alt, aber es wird irgendeinen Auslöser gegeben haben, warum wir uns da alle da angemeldet haben und warum Ton zu dem Zeitpunkt seine Instanz aufgesetzt hat. Daran erinnere ich mich allerdings, warum wir, da hatten wir eine Diskussion drüber, sogar drüber, warum du das dann gemacht hast, erinnere ich. Aber erinnere den Auslöser nicht mal, warum wir dort hingegangen sind. Der Punkt, warum ich mich dann nicht mehr damit beschäftigt habe, und vielleicht sollten wir darüber mal sprechen, ist, da war halt nichts los. Also, ich schätze mal, damals waren da ein paar tausend Menschen, wenn überhaupt, in diesem Teil des Fediverse unterwegs. Und das war halt irgendwie nicht spannend. Also, das war für mich der Grund, warum ich mich nicht damit beschäftigt habe. Und das wäre vielleicht mal ganz interessant, wie das bei den anderen so war oder wann die Initialzündung kam, sich dann intensiver damit zu beschäftigen. Weil bei mir, also mit dem Account hier, mit dem persönlichen Account, war das erst jetzt, dass ich sage, okay, ich investiere wieder ein bisschen Zeit dort, weil könnte doch jetzt spannend werden. Also Vielen Dank. wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir nicht mehr, also ich glaube, es gab keinen äußeren direkten Auslöser. Ich weiß, es sind damals ein paar Leute zu Mastodon gewandert. Also ich denke einfach mal, dass zu dem Zeitpunkt so eine Art Bekanntheits- und Benutzbarkeitsgrenze überschritten hat. Und dann sind halt einfach ein paar auch relativ, ja, semi-bekannte Leute zu Mastodon abgewandert, mit denen man sich eigentlich ganz gerne unterhalten hat, also zumindest in meinem Fall, wo ich dann halt mal sagte, so um zu denen den Kontakt nicht ganz zu verlieren, schaue ich mir das mal an. Das war zumindest bei mir der Auslöser. Wann weißt du noch, was wie das bei dir Ja, war? also als ich zum ersten Mal mein Account damals noch auf Mastodon.cloud geöffnet habe, das war im April 2017 und das war ich glaube Ende 2016 wurde die Software Mastodon dann verfügbar. Dann so April, Mai gab es eine erste Welle von Leuten, die das dann benutzt haben. Und dann habe ich meinen Account geöffnet und dann habe ich es, ich glaube, für den ersten 3, 4 Monate überhaupt nicht benutzt, nur registriert, wie du gerade auch gesagt hast, Oliver, erstmal früh dabei sein, um zu sehen, was los ist. Und dann habe ich allmählich immer mehr Gespräche dort geführt. Und 2018 wurde ich aktiver in der Indie-Web-Community. Und dann habe ich auch stärker darüber nachgedacht, wie ich die Gespräche, die ich online führe, zentraler rund um mein eigenes Blog auch gestalten könnte. Und das war auch die Zeit, als ich 2017, 18, dass ich bemerkt habe, dass Twitter als Backchannel auf Events und eigentlich nicht mehr benutzt wurde und dass überhaupt die Aktivität runterging. Und seitdem habe ich es eigentlich nur auch als Rundfunkstelle benutzt, dass ich nur noch Sachen geteilt habe und eigentlich nie mehr in Gespräche gelandet bin. Und dann habe ich über den Sommer 2018 damit experimentiert, um Mastodon-Software auf meinen eigenen Server oder auf einen Raspberry Pi zu benutzen. Und das ist mir nicht gelungen. Und dann bin ich über Masterhost gestolpert. Und das ist eine Hosting-Provider in Portugal. Und die hat das dann mit einem Klick und einem PayPal-Subscription einfach für mich gemacht. Und dann habe ich meine eigene Instanz geöffnet. Vor allem, weil ich von vornherein schon gedacht habe, der Endpunkt von Distribution ist, dass man seine eigene Instanz hat. Meine Website ist schon mein Nabel des Webs. Ja, man kann es auch poetischer sagen, ist mein Avatar. Aber ist, ja, ist der Nabel meines Web-Erlebnisses und das gilt auch für diese Tools wie Mastodon. Also für mich war ziemlich früh, fand ich es halt logisch, um meine eigene Instanz da zu benutzen und nicht auf irgendeinen anderen Instanz, wo man den Admin nicht kennt und so weiter. Und ich Ja, also habe ich hatte ja am Tony Anfang etwas auf WordPress ist Papier gerade die geschrieben. einzige Notiz, die ich noch gemacht habe. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal genauer darüber reden, wie das funktioniert, beziehungsweise was das Faszinierende daran ist. Ja, vielleicht können wir mal, also ich weiß nicht, ob das 2018 war, aber irgendwann hat ja Twitter den chronologischen Feed gegenüber einem kuratierten Feed oder einem Roboter-kuratierten Feed bevorzugt. Das ist ja das, was viele Leute sogar bei Facebook auch beklagen, ja, dass man das jedes Mal umstellen muss und dass es sich jedes Mal zurückstellt. Und man kann sagen, so die Geeks sagen, ich möchte das lieber chronologisch haben. Also wer hat wann was geschrieben und dann entscheide ich selber, was mich interessiert. Ich muss zugeben, ich habe überall so viele Kontakte, dass ich die Roboter-kuratierten Feeds ganz okay finde, weil ich sowieso mit einem chronologischen Feed, in dem würde ich sowieso ertrinken, ja. Aber das ist alles Geschmackssache. Und es könnte sein, dass da vielleicht ein Teil dieses Auslösers gab. Und es ist natürlich so, dass auf Twitter generell, Twitter hat, egal was sie gemacht haben, sind mehr oder weniger daran gescheitert, wirklich Hate einzugrenzen. Also zum Teil haben sie irgendwelche ironischen Bemerkungen. Also ich hatte auch mal eine Woche Twitter-Sperre, weil ich bei Black Lives Matter Protesten, da fand jemand das total toll, dass da Geschäfte geplündert wurden und da wurden auch Geschäfte von farbigen Menschen halt geplündert und ich dann gesagt habe, wie würde es dir denn gefallen, wenn wir dein Haus plündern? Und das hat die Person dann gemeldet bei Twitter und es wurde, also es war, ist ja vollkommen klar eine rhetorische Frage, weil ich überhaupt nicht weiß, wer das ist und die Person anonym war und weiß der Geier oder Pseudonym war. Und dann hatte ich halt eine Woche Twitter-Sperre und es hat mir gar nicht so wehgetan. Aber es wurden also einerseits ironische Dinge blockiert oder Satire blockiert und es wurde andererseits wurde echter Hate, wurde gesagt, das widerspricht nicht unseren Community Guidelines. Und das ist ja Wieso seit hat das Jahren auf anpasst? Twitter so eine Diskussion. Ja, Miller, hast du da auch Ja, wie es Erfahrung? heute, heute ja immer noch ist, ist, ich meine, das, was geblockt wird, ist extrem wenig. Das Einzige, was Twitter halt aktuell meiner Meinung nach noch benutzbar macht, ist, dass man wahnsinnig gut Leute blocken kann. Und damit halt auch, wenn man das großzügig, rechtzeitig und großzügig macht, damit einfach auch Ruhe im Account hat. Also nicht komplett. Ich habe jetzt gerade gestern, vorgestern einen Thread geschrieben zu ein paar sozialen Aspekten der Pandemie und das sind natürlicherweise immer wieder die üblichen Verdächtigen, ne? So nach dem Motto, es ist eine internationale Lüge, die man dann halt wieder wegblocken muss, aber es geht ganz gut. Von daher, anders als Facebook, wo man halt keinen Artikel irgendeiner Zeitung mehr lesen kann oder halt keine Timeline irgendeiner Zeitung lesen kann, ohne die Krise zu kriegen, weil du ja einfach nicht die Mittel hast, um Bullshit und Hass zumindest nicht mal sehen zu müssen, auch wenn er natürlich noch da ist. Das geht halt auf Twitter einigermaßen gut. Und das hat Twitter bisher auch noch benutzbar gemacht. Und ich denke, das war 2018 auch mit so einem Katalysator, dass dort Twitters Untätigkeit und der Hass halt so langsam einen Punkt erreicht haben, wo es viele Leute nicht mehr angenehm fanden. Und ich sag mal, die Tools auch noch nicht unbedingt entwickelt waren, also wie Likers Block oder ja, halt anderen Chain-Block-Sachen, die relativ gut sind, dass man Leute nicht erwischt, die man nicht erwischen will, und aber halt alle erwischt, wirklich Blödsinn machen. Das hat sich dann ja in der Zwischenzeit nochmal verbessert, von daher Es wurde wurde Twitter ja dann auch dann bei nutzbar. Twitter eingeführt, dass nur noch, wenn ich einer Person folge, dass ich das einstellen kann, dass nur Leute bei mir kommentieren können, denen ich folge. Mich nervt es immer Entschuldigung, wie die Sau, weil es da wirklich Leute gibt, die ich eigentlich ganz gut finde. Die folgen mir jetzt nicht, die sagen irgendwas Schlaues. Meine einzige Chance, das zu kommentieren, ist es zu retweeten. Ich würde jetzt nicht unterstellen, dass das ein Teil der Strategie ist. Ich glaube, ich habe heute oder gestern Nacht habe ich sogar geträumt, dass ich das auch einstelle. Keine Ahnung warum. Aber ich bin langsam auch ein bisschen frustriert. Ich finde gerade ein spannendes Phänomen bei Twitter, dass ich mit Leuten streite, bei denen ich denke, dass sie meiner Meinung sind. Ja, also ich sage halt, ja, irgendwann muss man halt sagen, es ist eine Endemie, ja. Und die sagen, bla bla bla bla bla, ja, und dann sage ich, mit Maskierten rede ich nicht und meine aber meinen alten Spruch aus dem Usenet mit Leuten, die Pseudonym posten, brauche ich nicht, also die muss ich mich nicht kritisieren lassen, weil ich bin hier unmaskiert und die sind Pseudonym und bla bla bla, ja, und ich bin seit 1988 online und eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen, ich glaube, auf einer Gesundheitsplattform hatte ich mal ein Pseudonym, weil ja, ne, also über seine Krankheiten will man da doch nicht unbedingt mit Realnamen reden. Aber ja, wie auch immer, also immer mit offenem Visier und dann muss ich mich nicht von irgendwelchen Leuten, die sagen, ich beleidige dich unter Pseudonym, mit denen muss ich nicht diskutieren, dann sagen, hey, typisch, jetzt lässt du deine Maske fallen oder irgendwas. Dann sage ich, hallo, ich habe was ganz anderes gemeint, aber herzlich willkommen. Und inzwischen sage ich, entweder du hast jetzt sozusagen einen halben Tag, um dich zu entschuldigen, und dann blocke ich dich fertig. Ja. Und mir sitzt der Blockfinger bei Twitter momentan enorm lose. Und es gibt wohl auch Statistiken, dass solche Dinge wie das N-Wort bei Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk x-fach zugenommen haben. Ich hatte jetzt kürzlich einen Podcast gehört von heißt Kara Swisher, glaube ich. Swisher auf jeden Fall. Die sagte, eigentlich ist der so insgesamt, ja, der sagt ja irgendwie Ökologie und Planet und weiß der Geier. Also der hätte sehr häufig auch demokratische Ansichten. Und also er scheint sich auch nicht so ganz sicher zu sein, ob er jetzt Republikaner ist oder Demokrat oder was. Ich weiß gerade nicht mal, ob der Ami ist oder noch Südafrikaner, ob das überhaupt eine Rolle spielt, ob er da überhaupt wählen kann. Interessiert mich aber auch nicht. Aber er hat halt praktisch natürlich sehr konservative Äußerungen getätigt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wundert er sich dann, wenn, ich sage jetzt mal sehr in Anführungszeichen, die Linke, ja, also links ist ja, wenn man das glaubt, was im Grundgesetz steht, also wenn die Linke dann sagt, du bist doof, ja, und ich mache jetzt, schalte jetzt bei dir keine Anzeigen mehr, aber eben scheinbar hat also die Verwendung des N-Worts, seit er da übernommen hat, x-fach zugenommen, und alle Leute, die das von seiner Seite blocken könnte, hat er wohl entlassen. Das ist halt einfach, also Twitter aus meiner Sicht wird momentan auch zu einem Umfeld, in dem man wahrscheinlich auch keine Anzeigen mehr schalten will, weil man nie weiß, neben was man da dann auftaucht als nächstes. Und das ist für Ja. Unternehmen ja durchaus relevant. Das ist für mich auch das Interessante an Tools die Funktionalität von Mastodon. Auf Twitter gibt es diese massive Asymmetrie zwischen wie jemand sich in eine Konversation einmischen kann und sich aufdrängen kann und wie ich mich dagegen wehren kann. Und das ist völlig asymmetrisch. Alles ist auffindbar, man kann sehr leicht gemobbt werden. Und ich hatte vor 2 Jahren, war ich, dein Sohn hat beschreibt Twitter als Kloake, war ich plötzlich mitten in zweimal in eine Verschwörungsfantasie-Strömung gelandet, weil ein Kollege zu irgendeiner Firma gewechselt war und später, weil ich in einem Verein im Vorstand bin. Und es gibt eine andere Organisation mit gleichem Namen, der dann irgendwie auch in diesen Verschwörungskreisen populär war. Und da kann man sich kaum dagegen wehren, weil diese Disbalance gibt zwischen was ich als Handlungsvermögen habe gegenüber die Plattform. In Mastodon ist das anders, da ist das viel symmetrischer. Also ich kann vielleicht selber ziemlich granulär blocken oder semipermeabel blocken, Leute für eine Woche auf Mute stellen und dann sehe ich die ganzen Berichte für eine Weile nicht. Und diese Symmetrie ist, was wir offline auch haben. Also wenn ich auf dem Marktplatz stehe und es sind zigtausend Leute dort, dann habe ich Gespräche und nicht jeder, jeder könnte sich vielleicht einmischen, aber das hat auch direkt soziale Folgen, wenn das nicht willkommen ist. Dieses Effekt gibt es nicht auf die zentralen Plattformen. In Mastodon ist dieses Effekt direkter. Man sieht nie den ganzen Fediverse. Das ist eine Stärke, weil es das Offline-Leben ähnelt. Man kann aber den ganzen Fediverse explorieren. Und das ist auch eine Stärke, weil es das Offline-Leben eben nicht ähnelt. Und diese Asymmetrie, die es auf Twitter gibt und die Symmetrie, die man jetzt im Mastodon gibt, das ergibt eine eigene Handlungsmacht, die auf zentralen Plattformen halt fehlt. Gut, vielleicht sollten wir jetzt an der Stelle, also es könnte sein, ich meine, vielleicht manche Leute haben jetzt schon abgedreht, ja, weil sie sagen, ich habe noch gar nicht verstanden, wovon die reden. Vielleicht sollten wir mal den Versuch machen, einigermaßen komprimiert A, Fediverse zu erklären und B, Mastodon zu erklären. Beziehungsweise vielleicht noch wirklich Also das ist ja auch in den meisten Texten übers Fediverse wird Fediverse noch erklärt, aber sowas wie ActivityPub gar nicht. Und bei ActivityPub würde ich jetzt wahrscheinlich gerade auch scheitern. Aber dafür haben wir ja Gerrit und Ton da. Oder ich weiß nicht, Mela, wie weit du dich da bisher mit beschäftigt hast. Vielleicht können wir kurz mal erklären, was ActivityPub ist und womit das vielleicht vergleichbar wäre. Wer fühlt sich? Gerrit, I'll put you on the spot. Kriegst du das hin? Ich bin nicht 100 pro Firm. Ich kenne sozusagen den grundsätzlichen Gedanken. Ich habe gerade auch im Hintergrund eine praktische Grafik dazu gesucht, aber ich hatte jetzt mich mehr mit dem Fediverse-Thema Das ist eher eigentlich Fediverse, genau. beschäftigt. Aber also ich glaube, was man ich glaube, die einfachste Analogie, die vermutlich wirklich jeder da draußen versteht, ist, wir reden eigentlich über Standards und Protokolle. So, das klingt jetzt erstmal groß und wichtig, aber es gibt eine ganz einfache Kiste bei der Sache: E-Mails. Alle Leute schicken auch im Jahr 2022 immer noch E-Mails, so sehr einzelne Protagonisten das auch einschränken wollen und es lieber zum Beispiel in Messaging-Diensten oder bei Slack und so weiter untergebracht sehen wollen, was so an Kommunikation in Organisationen, aber auch privat läuft. Und diese E-Mail-Server sind halt komplett interoperabel, aber jeder kann den sozusagen für sich betreiben als Organisation oder man kann es irgendwo hosten. Ton hat gerade Mastodon-Host als Mastodon-Host angeteasert. Ich benutze den übrigens auch. Also das heißt, Ton und ich sind eigentlich dann wieder auf dem gleichen Server oder der gleichen Infrastruktur zumindest. Und genauso funktioniert es bei E-Mails ja auch. Und das machen wir seit, ich weiß gar nicht, den 60ern. Also diese Dinger, jeder kann so einen E-Mail-Server jederzeit aufsetzen, betreiben. Das ist sehr einfach. Aber die können halt alle miteinander kommunizieren. Und genau das, diese Interoperabilität zwischen nicht nur einzelnen Software-Applikationen, wie zum Beispiel Mastodon, sondern zum Beispiel auch Diaspora oder anderen, sorgt halt, oder Friendica hier bei mir auch im Hintergrund, sorgt halt dafür, dass man sich frei entscheiden kann, mit welcher Software und welcher Architektur mit den anderen kommunizieren möchte. Solange die teilnehmenden Partner sozusagen auf diese Standards und Protokolle setzen, wie bei E-Mails halt. Und deshalb funktionieren E-Mails auch heute immer noch, weil jeder jeden irgendwie per E-Mail erreichen kann, anders als wenn man das versucht, mal über einen Messaging-Dienst zu machen. Also das wäre sozusagen mein Teil. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wir über offene, vor allem Standards reden, die zum größten Teil halt auch komplett Open Source sind, die halt nicht bezahlt werden müssen, keine Lizenzgebühren, die man einfach benutzen kann und auf die man auch wieder eigene Software aufsetzen kann, solange man sich an diese Standards und Protokolle hält. Genau, ich werfe mal noch ein paar Abkürzungen in die Runde, die vielleicht der eine oder andere in Bezug auf E-Mail schon gehört hat. Da gibt es solche Dinge wie POP3 und IMAP und SMTP. Und das sind sozusagen diese Protokolle, die den E-Mail-Verkehr regeln. Und ActivityPub ist sozusagen das Protokoll, was die Kommunikation im sogenannten Fediverse regelt. Und jetzt versuche ich mal ganz vorsichtig Fediverse zu erklären. So wie ich jetzt ein Bild vermailen kann oder ein Video vermailen kann oder einen Text vermailen kann, kann ich in ActivityPub Videos hin und her schicken, in Anführungszeichen. Ich kann Fotos hin und her schicken. Ich kann sagen, Mela und ich haben jetzt eine symmetrische Verbindung, dass ich Mela folge und Mela mir. Und wir können das auf einem Server machen, der eher sowas wie Facebook ähnelt. Wir können das auf einem Server machen, oder auf einer Instanz, beziehungsweise in einer Software, muss man sagen, in der Software machen, die Facebook ähnelt, in der Software machen, die YouTube ähnelt, in der Software machen, die Pinterest oder Instagram ähnelt, und wir können es in einer Software machen, die Twitter ähnelt. Und wir können es in einer Software machen, die einem Blog ähnelt. Ja, also es Ja, gibt genau. auch dedizierte Blog-Software, wo man einfach Texte oder Text-Bild-Kombinationen produzieren kann und die auf einem eigenen Dingsbums da publiziert. Und jetzt kommt das, was richtig crazy ist, so wie ich per E-Mail, also wenn jetzt Mela bei web.de ist und ich bin bei Google Mail, dann können wir uns trotzdem E-Mails hin und her schicken. Oder Mela ist bei ibm.de und ich bin bei deutschebank.de, können wir uns trotzdem E-Mails hin und her schicken und müssen nicht jeweils im anderen sein. Das heißt, egal wo Mela ist und lustigerweise auch egal, was Mela publiziert, ob sie Videos oder Fotos oder Tweets oder Tröts oder was auch immer publiziert, ich kann ihr von überall Ich kann von überall jedem folgen. Und das finde ich schon verhältnismäßig crazy. Also ich kann sozusagen mit einem YouTube-Account, einem Instagram-Account folgen, um das mal in die klassische Welt zu übersetzen. Und das ist schon lustig. Ja? Und so. Und jetzt gibt es aber noch was, und das könnten wir vielleicht mal andiskutieren. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Ton und Gerrit, ihr habt sozusagen, ich würde es jetzt mal als Ego-Server bezeichnen, ihr habt Server, wo nur ihr selber seid. Oder Ja. habt ihr Server, wo ihr andere Leute drauf lasst? Bis vor 2 Wochen war ich alleine in meinem Server und vor 2 Wochen ist dann meine Frau auch dazu gezogen, Okay, bis sie ihren eigenen startet. Also wir haben Ja, genau. 100%iger Anwuchs in der Anzahl von Accounts, aber Ja. nein, also es ist nur mein Server, ja. Gut, aber also so, und jetzt ist es jetzt noch, muss man sich das folgendermaßen vorstellen, dass eben auch das Mastodon Unternetzwerk von diesem Fediverse, also föderierten Universum, also föderiert heißt nur, die einen sind mit den anderen verbunden, dass auch in diesem Mastodon Fediverse es sozusagen ganz viele Server gibt. Ja, es gibt irgendwie Freiburg Social und Berlin Social und München Social und Süden Social und meistens haben die als Domainendung Punkt Social. Das ist eine von diesen in Anführungszeichen neuen Domainendungen, die es jetzt, glaube ich, auch schon 5 Jahre oder irgendwas gefühlt jedenfalls mindestens gibt. Das aber auch nicht zwingend. Die könnten auch DE oder COM oder ORG oder so heißen. Das ist vollkommen Wumpe. So. Und aber, also jeder dieser Server hat entweder eine Einzelperson oder ein Team, die den administrieren. Und jetzt kommt das Interessante, die legen die Regeln fest, nach denen auf ihrem Server oder im Mastodon heißt das Instanz. Also die legen die Regeln fest, nach denen in ihrer Instanz gespielt wird. Und eine der Hauptregeln auf fast jedem Mastodon-Server ist No Hate. Ja, und dann eben, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wie Rassismus oder Anti-LGBTQ+, ich hoffe, ich habe die jetzt niemanden, ich glaube, da könnte noch ein I irgendwo rein, also das ist nicht erwünscht und so weiter und so fort. Und es gibt aber auch Server, die damit kein Problem haben, wie zum Beispiel GAB, GAB oder wie heißt das andere? Also zum Beispiel Truth Social von Trump, das ist nichts anderes als ein Mastodon-Server. Ja? Und Getter gibt es, ne, Getter ist, glaube ich, was anderes. Aber wie auch immer, also es gibt auch Server, wo sich, sagen wir mal, eher menschenfeindliche Diskussionen abspielen. Und das Amüsante an der Geschichte ist jetzt, oder das Schlaue an der Geschichte ist, dass andere Server dann einfach sagen, lieber Server, wenn du nicht nach den Grundregeln spielst, dann föderieren wir dich nicht. Also wir koppeln dich ab. Ja, also wir tun dir nichts. Ja, wir erlauben jetzt jemand auf unserem Server nicht, jemand auf deinem Server zu folgen. Der findet dich, der sieht dich einfach nicht. Und dann können sich halt die Server, die untereinander gleich ticken, die können sich verbinden, die können einander jetzt in der alten Sprache E-Mails schicken und die anderen können sich halt, und die anderen kriegen diese E-Mails nicht, sage ich mal, und werden da auch nicht belästigt. Ist Ja. ja ein bisschen wie Vielleicht damals. mal noch deine Sorry. Frage kurz zu beantworten. Also, ich bin auch so ein Ego-Mastodon-Hoster. Also genau wie Ton, ich bin da auch alleine drauf und habe das sogar bisher nicht mal zu meiner Kommunikation genutzt. Also ich habe den persönlichen Account, der Admin-Account ist auch noch oben drauf, blöderweise jetzt, gar nicht eingesetzt, also gar nicht drüber kommuniziert, sondern nur über andere, um dann deren Feeds wieder zu Twitter und in andere soziale Netzwerke laufen zu lassen. Also war, wie gesagt, einfach nur so ein Relay, um Nachrichten zu publizieren und die dann woanders hinzuverteilen. Ja, also das war sozusagen der Hintergrund, das zu machen, aber ich alleine. Also meine Frau versuche ich jetzt auch dorthin zu bringen, aber ich glaube, das wird noch einen Moment dauern. Aber ich würde da sonst jetzt auch niemanden drauf lassen, weil da müsste ich mich nämlich damit beschäftigen. Und was du gerade beschrieben hast, übrigens, Ton, das ist gar nicht so einfach. Also die Problematik in dieser Thematik des Fediverse sieht man gerade, gab es einen interessanten Artikel bei Journal Host heißt das Ding, glaube ich. Da haben sich jetzt irgendwie über 1.000 auch durchaus bekannte Journalisten zusammengesucht. gesammelt. Und diese Mastodon-Instanz wird jetzt wohl ziemlich hart weggedisst von anderen, weil nämlich zum Beispiel auch Wissenschaftler dann sagen, ja, da sind aber so Clickbait-Journalisten drauf und deshalb wollen wir die nicht, die sollen gar nicht sehen, was wir tun. Also es ist wirklich durchaus ein lesenswerter Artikel hier. Und das ist sozusagen auch die Schattenseite bei der ganzen Sache. Das klingt zwar erstmal ganz nice, aber das kann halt auch zu Problemen führen, über die wir uns noch gar nicht Gedanken gemacht haben, weil das bisher kein Thema war. Und ich fand das auch ganz interessant, was Mela vorhin gesagt hat, und ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören, weil ich glaube, das Problem, was, das Problem, was Ton und Oliver und ich haben, ist, wir sind sozusagen auf Twitter, also ich zumindest persönlich nie, ich bin dort nie geblockt, von Twitter gesperrt oder sonst was worden. Oliver hatte da seine Story, ich weiß nicht, ob Ton auch so eine Story hat, aber kein Mensch interessiert sich für das, was wir dort tun, weil wir sozusagen auch zu keiner Minorität gehören, die jetzt mit besonderer Form von Hass unterworfen wird. Jetzt will ich nicht sagen, dass du eine Minorität bist, ganz im Gegenteil, aber was ich beobachte zumindest oder beobachtet habe auf Twitter ist, dass Frauen es dort deutlich schwerer haben. Deshalb bin ich sehr froh, dass heute in dieser Runde eine Frau mit dabei ist und würde gerne mal deine Perspektive gerade aus der Seite hören. Das habe ich vorhin so ein bisschen durchgehört, aber vielleicht kannst du es mal weiter beschreiben und ob das dann auf Mastodon auch tatsächlich besser ist. Ja gut, kann ich jetzt zu Mastodon wenig sagen, weil dazu bin ich noch zu kurz einfach da und dazu ist jetzt auch die Masse noch gar nicht da. Was ich positiv daran finde, was Oliver ja auch erwähnt hatte, dass man ganze Server wegblocken kann einfach und damit halt einfach schon mal so Server untereinander, also innerhalb können sich halt administrieren und Leute raushalten, die ja schädlich sind oder schädliche Dinge tun. Tun sie das nicht, kann man den Server wegblocken und hat damit dann auch schon mal wieder mehr Ruhe. Und das ist natürlich ein sehr mächtiges Werkzeug von User-Seite aus und halt von auch der Seite der Administrierenden aus. Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen wie damals im Usenet, wo auch im Usenet einzelne News-Server einfach, wenn dort ja zu viel vorfiel innerhalb des Usenets, dass die Server einfach nicht mehr von den anderen weiter eingebunden wurden. Ja, zu meinen Erfahrungen jetzt auf Twitter, es ist natürlich, ja, ich bin sowohl Frau und Minorität als Autistin und halt auch als sichtbare Behindertenrechtsaktivistin. Und da kam natürlich schon einiges. Und da kam es mir dann natürlich auch zugute, dass ich, sag ich mal, aus dieser Rolle heraus extrem viel Erfahrung damit habe und halt auch extrem Training darin, solche Sachen zu verarbeiten. Also ich merke, an mir gleitet das mehr ab als jetzt an anderen, die es noch stärker belastet, wo mich belastet es dann eigentlich eher, dass es andere belastet, sag ich mal so. Weil ich halt meinen Umgang damit gefunden habe und da auch relativ radikal bin, mir meine Ruhe zu schaffen. Beziehungsweise halt auch genau weiß, wann ich jetzt nicht drauf einsteigen darf, um quasi an diesem Punkt weiteres zu kappen, also um gerade in diesem Moment mal das Interesse von mir wegzunehmen, indem ich jetzt nicht interagiere und mir dadurch wieder ein bisschen Ruhe verschaffe. Und also diese neuralgischen Stellen in so einer Dynamik, die kenne ich und kann mir daher sehr gut helfen, was anderen Leuten natürlich nicht so geht. Also ich wünsche auch niemandem diese Erfahrung, sich angearbeitet zu haben, unfreiwillig, aber ich habe sie halt. Und das ist natürlich auf Twitter ein massives Problem und halt auch nicht besser geworden dadurch, wie Twitter damit umgegangen ist. Von daher bin ich eigentlich sehr gespannt, wie das jetzt mit Fediverse wird und da halt gerade Mastodon schon mit Blick auf Hate vermeiden hin entwickelt wurde, denke ich, dass die Chancen eigentlich ganz gut stehen. Das heißt, jetzt muss ich halt noch zeigen, ob sich das unter der Masse Leute, also jetzt werden sich die tatsächlichen Probleme eigentlich einfach zeigen. Also jetzt, wo viele Leute nach Massen migrieren, werden sich sowohl die technischen als auch die sozialen Probleme zeigen. Von daher bin ich da mal relativ gespannt. Also ich habe den Eindruck auch schon, ich habe vielleicht zwei Erfahrungen auf Mastodon, die ich interessant finde. Also die zweite, da fange ich mal an, ich habe jetzt kürzlich auch mal jemand gesagt, du, wir sind hier auf, also da hat irgendjemand gesagt, poste doch keinen so einen Flachsinn oder irgendwie sowas. Ne? Und da sage ich, du, wir sind hier auf Mastodon, wir reden hier anders miteinander. Und ich habe den dann auch einerseits auf meinem Server und auf seinem Server reportet. Also es war schon ein bisschen garstiger, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat. Und es war halt, ich glaube, es war die Mobilitätskatja, die da was gepostet hatte. Und dann hat er da eben was drauf geantwortet, was komplett argumentfrei und nur abwertend war, wo ich dann gesagt habe, wir sind ja auf Mastodon und wir reden hier anders miteinander. Und dann hat er dann gemeint, irgendwas bla bla, er hätte das doch, weil wenn jemand so einen Unsinn sagt, dann darf er das auch so sagen. Und dann habe ich ihn halt auch noch geblockt. Ja. Das andere ist, dass ich mich selber in der Tat dabei beobachtet habe, dass ich auf Mastodon nicht so pointiert, nicht so sarkastisch, ich sage immer, es müsste ein Satire-Smiley geben, ja, weil manchmal wiederhole ich einfach irgendwas oder also meine Strategie auch bei der Argumentation mit manchen Leuten ist dann so nach dem Motto, dass ich sage, ach, du bist also der Ansicht, also wenn ich dich richtig verstehe, bist du der Ansicht, dass wir an der Grenze schießen oder so, ja, also oder sowas, ja, also wenn ich das jetzt zu Ende denke, was du sagst, und manchmal sage ich dann, und ich finde, da hast du vollkommen recht. Ja, also manchmal überspitze ich das, was die sagen, und gebe ihnen dann recht. Und oft, wenn ich überspitze, sagen sie nichts mehr. Und wenn ich ihnen recht gebe, sagen sie in der Regel erst recht nichts mehr. Aber es ist dann ganz klar sarkastisch gemeint, ja, und ironisch gemeint. Aber wie auch immer. Und da beobachte ich mich, dass ich das auf Mastodon schon gar nicht oder eher nicht mache. Ja, mal gucken, ob ich mich da weiterhin zurückhalten kann. Ich lasse dann halt eher auf Twitter wieder die Sau raus. Ja, also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sagen würde, ich gehe jetzt von Twitter weg, weil natürlich, da folgen mir über 7.500 Leute. Und da ich selbstständig bin, wie wir alle, wissen wir, dass wir so einen Kanal jetzt nicht unbedingt zwingend in die Tonne treten können. Aber natürlich, wie gesagt, ich sage jetzt mal, ein normales Unternehmen, ein Schuhfabrikant oder so, der komische Haken auf seinen Schuhen hat oder so, der muss sich natürlich mittelfristig schon überlegen, ob er da noch Dinge ist. Also das sind zwei, also ich habe dann, wie gesagt, auch schon jetzt plötzlich Leute entdeckt, die so die Twitter-Argumentations- oder Nicht-Argumentationsweise von Twitter dort benutzen. Und ich persönlich für mich habe mir vorgenommen, die halt einfach zu melden. Ja, dieser Tone of Voice, den du ansprichst, dieser Unterschied bemerke ich auch und ich glaube, Mela hat völlig recht, dass es jetzt spannend wird, was passiert, wenn so viele neue Leute auf Mastodon hinzukommen, weil für mich war dieser Unterschied quasi wie man, wenn man in einem Dorf wohnt, dann grüßt man die Leute auf der Straße und man macht man spricht einander auf der Straße. Wenn man das in New York City tut, dann gucken die alle an, als ob du völlig So, keine probier's mal Ahnung in Berlin, ist so ein hast. Fall. Und, auf Twitter kommt auf, also der Tone of Voice für mich ähnelt es ein bisschen, dass man, wenn man in einer Großstadt ist, dass man, fass mich nicht an, man ist so leicht passive-aggressive, um seinen eigenen Platz zu schaffen. Im Dorf braucht man das nicht zu tun. Und da geht es also freundlicher zu. Vielleicht hinter der Tür nicht, aber auf der Straße schon. Und Mastodon, Fediverse generell, bis jetzt war ein Dorf. Ja, ich habe in den letzten 4 Jahren, ich habe es gerade nachgezählt, 28 Instanzen geblockt und 7 davon in den letzten 2 Wochen. Und die meisten sind entweder rechtsextrem oder Shitposter oder Botfarms oder was auch immer. Aber es ist für mich schon ein Signal, dass so ein guten Viertel von den Servern, die ich geblockt habe, habe ich in den letzten paar Wochen geblockt. Und die anderen in den letzten 4 Jahren. Also ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, dieser Tone of Voice. Gerrit, wie siehst du das? Stellst du da irgendwas fest, dass sich da was verändert? Beziehungsweise es gibt ja viel Diskussion auf Mastodon so, wie ist es jetzt mit den Neuankömmlingen? Und die einen sagen ja, die Neuankömmlinge haben dieselben Rechte wie die, die hier seit Jahren sind. Und die, die hier seit Jahren sind, sagen, was macht ihr hier mit unserer Kultur? Also das ist ja schon eine schwierige Geschichte. Ne? Also ich kann ja nochmal sagen, faktisch habe ich erst jetzt in den letzten Tagen angefangen, Mastodon tatsächlich zu benutzen, also zu kommunizieren mit anderen Leuten, zu antworten und mich mit denen auseinanderzusetzen, was andere dort schreiben. Das habe ich bisher nicht getan. So, ich habe das wirklich nur, Tonner gerade Botfarm, das ist eine Botfarm quasi. Also ich lasse dort Nachrichten reinlaufen, die ich zwar teilweise auch selbst kuratiere, aber die halt, wo ich sozusagen mich nicht in eine Konversation verstricken lassen will, sondern die eigentlich woanders hinfließen und ich dort dann im Zweifel diskutiere. Also insofern kann ich darüber gar nicht so viel sagen. Ich kann dann eher sagen, dass mein Eindruck, den ich 2018 hatte und den ich noch viel mehr eigentlich auf Diaspora hatte, wobei das ja nicht zum Fediverse gehört, anderes Protokoll, aber egal, ähnliche Idee, da war mein Eindruck genau der gleiche. Und mein Eindruck war aber, wir haben ja, ich glaube, wir waren ja alle schon vor über einem Vierteljahrhundert in diesem Netz unterwegs, so bei mir 94, also auch fast 30 Jahre jetzt. Damals war das auch so. Da waren halt, entschuldige, aber da waren halt die Idioten nicht im Netz oder nur ganz, ganz wenige. Und die hat man gar nicht gemerkt. So, und ich bin mir sehr sicher, dass es sind die gleichen Menschen, also die gleichen Menschen, die auf dem Dorfplatz oder auf der Straße in der Großstadt Idioten sind. Die sind halt auch auf Facebook Idioten, auf Twitter und die werden auch auf Mastodon Idioten sein. Und es wird jetzt interessant zu sehen, inwieweit die Mechanismen des föderierten Systems ausreichen, um das sozusagen strukturell einzudämmen, Serverblocking, melden und so weiter, und wie dann die einzelnen Administratoren damit umgehen, die das ja im Regelfall als Hobby betreiben. Ja? Also wir le lernen ja gerade, dass Twitter, gut, jetzt sind, also ich weiß gar nicht, ob da arbeitet bald niemand mehr, aber dass sie zum Beispiel 5000 Moderator in Indien hatten, die jetzt halt weg sind. Content Moderator. Ich glaube, Facebook hat über 100.000. Also es ist so eine riesige Zahl, die bei Accenture arbeiten und sich den ganzen Tag mit dem Müll beschäftigen, den irgendeine KI denen zuspielt. Das gibt es hier nicht. Also, wir werden jetzt sehen, inwieweit dieses föderierte System damit umgehen kann. Und ich habe das ungute Gefühl, dass, wenn es wirklich groß wird, also wenn jetzt wirklich viele hier reingehen, dass das zu entweder radikalem Blocking führt, was dann auch nicht wirklich hilfreich ist, oder zu eine sehr unangenehmen Art von Tonalität. Aber wie gesagt, das wird sich jetzt zeigen. Das ist meines Erachtens reine Kaffeesatzleserei, weil wir es alle nicht wissen, was passiert, wenn tatsächlich jetzt Millionen dazukommen. Es sind ja jetzt ein paar Hunderttausend dazugekommen. Das waren so die Meldungen, die man sich jetzt anschauen konnte. Ich merke auch übrigens, Oliver, weil du sagtest auf Twitter, ich glaube, keiner will da weg. Ich finde Twitter immer noch total geil. Ja, also es gibt also nicht keiner, es wollen ganz offensichtlich Leute weg. Also ich kann das auch sozusagen zeigen für meine Accounts. Es gehen Leute weg. Also ich gewinne mit einigen Accounts immer noch neue Follower, aber mittlerweile ist es so, dass mehr Leute weggehen und der Zuwachs damit abknickt. Und das ist halt schon messbar. Und spätestens, wenn dort keine Leute mehr auf Twitter sind, dann ist das Ding halt tot. Und wenn der Mast so weitermacht wie jetzt und auch wie gesagt, wenn es stimmt, dass jetzt von der verbliebenen Hälfte der Mitarbeiter, die er nicht entlassen hat, jetzt ein Dreiviertel gekündigt haben, dann weiß ich nicht, wie dieses System weitergehen soll. Und dann mache ich mir da schon Sorgen. Und das, was Miller gesagt hat, ist ja genau das. Also ich glaube, also offensichtlich hatte Musk ein Problem mit der Content Moderation von Twitter. Und er hatte auch ein Problem. Also es ist übrigens ganz witzig, Oliver. Einige Sachen, die du sagst, könnten eins zu eins von Musk kommen. Nur deine Konsequenz ist anders. Und ja, also die Probleme sehen wir alle. Nur die lassen sich halt meines Erachtens nicht lösen, indem man da eine Technologie drüber bügelt, sondern es sind halt Menschen. Ja, und diese Menschen, wenn die hier hinkommen, also in dieses Fediverse, dann sind die Probleme hier. Und dann werden wir sehen, ob diese Leute, die die Server betreiben, das hobbymäßig machen, damit klarkommen und inwieweit wir als Nutzer sie da irgendwie unterstützen können oder nicht. Und ich glaube zum Beispiel, dass dieses, du hast das Ego-Hosting genannt, das finde ich ganz interessant. Ich glaube, dass das tendenziell zunehmen wird. Das hat nämlich gewisse Vorteile, weil man dann sozusagen nur für eine sehr kleine Anzahl von Personen oder nur eine einzige sozusagen zuständig ist. Und das kann man halt auch in den Griff kriegen. Und wenn es dann noch Mitarbeitende sind, dann ist es noch einfacher. Ja. Ja, und falls Also, ihr betreibt. mir hat heute Morgen ein Bekannter, der im Bereich IT-Security arbeitet, hat eben geschrieben, auf der Basis von einem Guardian-Artikel, also die gehen jetzt von 50% aus, vom Rest, die noch kündigen, das weiß jetzt keiner genau, wie das genau läuft. Aber er sagt, also wenn man Contractor und Angestellte zusammennimmt, waren es 13.000, von denen bleiben 2.500. Und er sagt, das reicht nicht mal, um das Licht auszumachen. Ja, also wahrscheinlich nicht mal, um die Software nochmal an jemanden zu verkaufen. Mela. Ja, ich glaube, gekündigt haben sie noch nicht. Sie haben nur auf diese eine Mail mit dem Ultimatum nicht geantwortet, in der quasi gefordert wurde, dass sie ganz wahnsinnig viele Überstunden machen. Ja, ich wollte zu Gerrit noch was sagen. Ja, was du sagst, stimmt größtenteils. Ich sehe das nur an einem Punkt noch eingeschränkt. Leute sind Idioten, aber auch Idioten kann man durch ein soziales Umfeld, ich sag mal, managen. Das kommt halt immer darauf an, was man zulässt, ob sich Idioten dann auch trauen zu zeigen, dass sie Idioten sind. Also, oder Arschlöcher, sagen Genau, wir. wir sagen Arschlöcher, weil Ja. Idioten, habe ich jetzt gelernt, ist ableist. Ne? Das Ja, sagen wir ist nicht. es. Wir sagen Arschlöcher, das ist Rechts. vollkommen Nein. Aber neutral. ja, von daher, das ist ja auch mit im Grunde das, was in den letzten Jahren um die Ohren fliegt, dass wir eigentlich als Gesellschaft nicht geschafft haben, das Signal zu senden, dass ein gewisses Verhalten nicht akzeptiert ist und jetzt halt Leute hingehen und sich stark genug fühlen, sag ich mal, um regelmäßig, muss man hier schon fast sagen, die Feuerwehr bei der Arbeit zu behindern und zu beleidigen. Also da haben wir als Gesellschaft irgendwann am Punkt mal versagt, den Leuten deutlich klar zu machen, das wird nicht akzeptiert. Und das ist halt jetzt die Frage, schaffen wir das auf Mastodon, diese Atmosphäre zu etablieren, dass bestimmtes Verhalten einfach nicht akzeptiert wird und man dadurch dann auch einfach die Stimmung weiterhin dort positiv beeinflussen kann. Ja, und Also aus dem das braucht auch mehr als nur, wie geht man miteinander auf diesem Tool um. Ein Freund von mir betreibt Mastodon.na, die hatten bis vor ein paar Wochen unter 4000 Accounts und jetzt sind es fast 20.000. Und da überlegen wir uns jetzt mit einer Gruppe, wie machen wir das stabil? Wie hält man so einen Mastodon.nl-Plattform, ein genereller Instanz, sustainable? Und das braucht dann auch Organisationsstruktur. Also wir schauen jetzt, ob wir die Infrastruktur und das ganze Hosting und so in eine Stiftung unterbringen können. Eine Stiftung ist ein bisschen anders in Holland, als es in Deutschland ist. Es ist also viel leichter, um eine Stiftung zu gründen. Und dann ein Verein, wo alle, die einen Account haben, Mitglied sind und vielleicht auch was zahlen. Das können wir dann für Moderation benutzen oder sowas. Und die können dann mit dem Verein beeinflussen, was da die Spielregeln sind auf dem Server. Der Server selbst ist dann in dieser Stiftung als Asset untergebracht, so quasi. Und vielleicht eine Maximumanzahl von Accounts auf den Server und dazu einen Weg, eine Pipeline, um Leute zu kleineren oder ihren eigenen oder Organisationsinstanzen zu führen, damit sie das auch selber können. Aber es braucht solche soziale und organisatorische Einbettung eigentlich, um vielleicht auch auf längere Dauer stabil zu bleiben. Weil bis jetzt war es nur eine Person, die das am Wochenende dann ein bisschen dazu gemacht hat und sieht sich dann plötzlich konfrontiert mit 20.000 Leute, die alle auf seinen Server Gespräche führen wollen. Genau, also ich Wie habe gesagt, versucht sorry, zu. Oliver. Ich will nochmal, ich glaube, dass genau das ist also was Mela gesagt hat. Wir müssen uns sozusagen damit irgendwie beschäftigen und das sozusagen die Leute eindämmen, das können nur wir machen. Also es gab ja auch auf Twitter diese Idee von denen, die dort zusätzlich, also aus der Community dann Content Moderation betreiben, also nicht bezahlt, sondern von außen. Und das hat ja auch ganz gut, die Anfänge liefen ja wohl auch ganz gut und das Programm wurde ja dann verstetigt. Aber ich glaube, dass das auf Messe dann jetzt sehr schnell kommen muss und dass sich die Leute sehr schnell genau dort sozusagen einbinden müssen, weil sonst habe ich ein sehr ungutes Gefühl, weil ja auch gerade jetzt Menschen hier reingehen, die auch mit Absicht, also ist zumindest mein Gefühl, wenn ich das auch auf Twitter lese, aber auch hier lese, die mit Absicht hier hingehen, um sozusagen zu zeigen, das funktioniert alles nicht. Also das ist sozusagen ja auch noch etwas, was ausgemendet werden muss. Und das, was du beschreibst, Ton, ist super spannend und ich komme nicht auf seinen Namen, Hugo, glaube ich, von Mastodon, hat ja auch schon was Ähnliches in dem letzten Newsletter geschrieben, auch zu der globalen Situation, dass er sagt, ich kann nicht so viele Instanzen jetzt hosten, weil ich das dann auch nicht mehr überblicken kann. Also das ist halt etwas, wo einfach Geld erforderlich ist. Und ich finde es mega spannend, was du da erzählt hast, weil ich glaube, dass das ein Weg ist, der funktionieren kann. Insbesondere auch zu sagen, es gibt eine gewisse Größe und darüber will ich nicht wachsen. Ja, da habe ich zwar wieder vergessen, was ich vorhin sagen wollte, aber also klar, das Moderationsproblem, also ich glaube auch nicht, dass man soziale Probleme technisch lösen kann, sondern dass man da halt einfach, da ist halt jeder aufgefordert, da entsprechend zu agieren. Ich habe jetzt so auch aus unserem Backchannel und aus unserem ultrakurzen Vorgespräch, habe ich jetzt noch drei Themen. Jetzt müssen wir entscheiden, ob wir einfach noch mal eine Stunde machen oder ob wir das Midnight Oil noch ein bisschen verheizen und darüber reden. Also ich habe jetzt momentan und beim ersten würde ich vielleicht mal Mela bitten, weil die auch einen Blogartikel dazu geschrieben hat, was dazu zu sagen. Das wäre Twitter und die Creative Economy. Ich hatte deinen Artikel in der Tat auch vorher schon angelesen, zugegebenermaßen nicht ganz. Und ich hatte einen Tweet gesehen, ich glaube von Venkatesh Rao, der schrieb, wenn Twitter jetzt einen Bach runtergeht, dann geht die ganze Creative, also die, ich sage jetzt mal die Independent Creative Economy, nicht die Creative Economy, aber die Independent Creative Economy geht dann mit den Bach runter. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht mal sicher. Dann das zweite Thema, was ich wirklich gern kurz besprechen würde, wäre Mastodon und WordPress, weil es geht ja nicht nur in eine Richtung, sondern rein theoretisch in beide Richtungen, nämlich dass Mastodon-Kommentare dann auf dem WordPress-Blog landen. Und das fände ich, wenn man das jetzt nochmal eine Stufe größer denkt, könnte es ja sein, dass jedes Unternehmen einen Teil seiner Website so gestalten kann, dass sie mit dem Fediverse interagiert. Also ich brauche nie wieder ein Gästebuch und nie wieder, keine Ahnung, ein Forum und nie wieder, ja, also ich könnte das alles komplett föderiert machen. Und das Letzte wäre, was ich auch nicht unspannend fände, worüber jetzt ja noch gar nicht so viel geredet wird, nämlich so eine Art Corporate-Einsatz von Mastodon, und zwar jetzt nicht für Werbung oder für Influencer, was natürlich auch passieren kann, sondern Mastodon als Corporate Social Intranet, ja, also als internes Twitter, sage ich jetzt mal. Jetzt müssen wir gemeinsam kurz konferieren, was davon wir jetzt noch bequatschen wollen oder ob wir da irgendwie noch mal eine Runde machen wollen. Also ich höre kein Kopfschütteln, genau. Und ich würde das vielleicht auch mal so verteilen. Mela, magst du mal was zu diesem, magst du sozusagen uns den Kurzabriss, den Too Long Didn't Read von deinem Artikel geben, mit dem wir aber gerne sowohl bei YouTube als auch bei OGOK dann hier drunter noch verlinken, damit das komplett gelesen werden kann. Aber magst du uns das mal kurz zusammenfassen? Also Twitter war oder ist noch einfach unfassbar nützlich, wenn man kreativ arbeitet, weil es ist noch ein Tool, um weltweit Menschen zu erreichen, weltweit erreicht zu werden und auch gesehen zu werden, wenn man relativ wenige Follower hat. Also die Dynamiken sind einfach so, dass sie für kreativ Schaffende unfassbar nützlich sind. Es unfassbar leicht ist, Öffentlichkeit herzustellen im Vergleich mit anderen Methoden. Es ist natürlich so, dass es andere Methoden immer noch gibt, aber Twitter ist kostengünstig und es ist einfach leicht, dort sichtbar zu werden und entsprechend halt auch eine Fanbase aufzubauen und halt auch von dort dann wieder auszustrahlen in den Rest ja, der Leute, die einen potenziell lesen, anschauen, was auch immer. Und Also Fanbase und Medienblase, ne? Weil die beide da sind, genau, funktionieren. das ist halt, also ich weiß nicht, womit ich es jetzt vergleichen soll, mit einem ja, Presseverteiler oder so. Es ist dadurch, dass man halt auch dort als Person ist, nicht als jemand, der sich die ganze Zeit bewirbt. Also Accounts, die sich nur bewerben, haben auf Twitter nie so richtig vom Boden abgehoben, aber Leute, die halt dort auch als Person und Persönlichkeit sind, haben dort einfach eine Chance, mit anderen relevanten Multiplikatoren wiederum in Kontakt zu treten. Die hast du anderswo nicht. Und ich denke, die hast du auch im Fediverse nicht, weil das halt wiederum nicht ganz so auf den einen großen zentralen Marktplatz ausgelegt ist, wie es Twitter ist. Fediverse ist wieder halt ein bisschen verästelt. Und ich denke, da werden die Chancen für Leute, für Freischaffende auch zurückgehen dadurch. Und Vielleicht ganz kurz, es gab ja den Versuch, eine Fediverse-übergreifende Suchmaschine zu machen. Und ich weiß jetzt zwar nicht genau die Gründe, aber ich vermute, dass es einfach der Traffic war, den die generiert haben, dass dann die Serverbetreiber gesagt haben, geh weg. Ja, und dann haben die, ich glaube, die gab es nicht mal eine Woche oder so und dann war ich wieder zu. Also das heißt, es ist im Fediverse verhältnismäßig. Also man kann natürlich schon suchen im Fediverse, aber eben nicht total übergreifend. Und das war dann auch nicht erwünscht, weil das einfach ja auf Kosten der Serverbetreiber geht, so wie natürlich auch der Googlebot auf Kosten der Provider beziehungsweise natürlich auf unser aller Kosten betrieben wird, wenn man es genau nimmt. Ja. Gerrit, du wolltest oder Tom? ja, die Suche ist natürlich eine interessante Frage. In Mastodon gibt es vor allem die Freitextsuche, die nicht. Ne? Und ich denke, das ist auch ein Schutzmittel, weil man kann ja für Suche funktioniert aber schon, wenn es über Hashtags geht. Und also wenn man will, dass ge gewisse Beiträge oder Gespräche gefunden werden, dann muss man halt diese Hashtags verwenden. Damit sie findbar sind. Wenn es nur um Freitextsuche geht, dann kriegt man wieder dieses Marktplatzeffekt, dass plötzlich andere Leute sich in Gespräche einmischen können, aufweisen, die nicht willkommen sind. Und es ist also ein Schutzmittel, dass es diese Freitextsuche nicht gibt. Suche ist natürlich sehr interessant, aber man muss genau für sich selbst ausdenken, wo brauche ich diese Suche? Funktion. Für mich ist es, ich will leicht zurückfinden können, in welchen Gesprächen ich aktiv war. Und das geht. Ja? Was ich selber gesagt habe und was andere dazu gesagt haben, das finde ich mit Freitextsuche schon. Aber nicht die ganze Welt. Das ist, ja, das ist eine Design Choice. Ja, haben wir noch was Was zum ich an. Thema? Ja, Du hast gerade Creative gefragt, also was ich Commons. noch ganz spannend fand an dem, was Mela gesagt hat, ich bin mir da nicht so sicher. Du hast ja vorhin auch gesagt, wir wollen ja gar nicht von Twitter weg. Und ich habe ja da auch schon gesagt, ich finde Twitter auch weiterhin cool und ich finde es schade, was da gerade passiert, einfach weil es ein ewig alter Dienst ist, eines der ältesten sozialen Netzwerke, was mich sozusagen begleitet hat. Und ich glaube, ich hoffe, dass das irgendwie sich retten lässt. Aber ich glaube auf der anderen Seite, Mila, dass da im Moment Effekte stattfinden, die wir alle gar nicht beeinflussen können, weil Leute wirklich weggehen und auf der anderen Seite die natürlich irgendwo hinlaufen. Ich hatte jetzt irgendwie, ich komme nicht, der Quatsching hat, glaube ich, jetzt über 10.000 Follower auf Mastodon. Es gibt jetzt einige andere populäre Leute, die sehr hohe Followerzahlen haben. Also da passiert gerade was, weil halt Leute sich Alternativen suchen. Natürlich gehen auch einige weg. Ich habe das letzte Woche mit meinen Studentinnen diskutiert, da war halt auch so, wohin gehen die denn jetzt eigentlich? Ich mache da eine Vorlesung zum Thema Social Media Marketing und dann so, wohin gehen denn die Twitter-Leute jetzt eigentlich? Und sozusagen Alternativprogramme und ich meine, es gibt natürlich etablierte soziale Netzwerke, wo man auch Werbung schalten kann, wo natürlich Unternehmen präferiert gerade hinwechseln, wenn sie Twitter verlassen oder zumindest ihr Engagement dort reduzieren. Aber nochmal, ich habe das gerade auch geteilt, aber ich kann das mal hier einfach mal kurz zeigen, weil ich das wirklich spannend finde. Ich bin so ein Statistik-Fan. Ich habe das heute Morgen mal aufgezeichnet. Das sind halt die Daten von dem @Metaverse-Account auf Twitter. Und da war es halt immer so, der wächst halt schön. Und was man hier sehen kann, ist, der verliert halt mehr Follower, als er neue gewinnt. Ja, also Minus ist größer. Und das dauert jetzt einen Monat, also vor der Diskussion, dass es andersrum war. Und hier sieht man auch, ich verliere auch Leute, denen ich folge. Das heißt nicht, dass ich die deaktiviere, sondern die verschwinden. Und natürlich knickt halt auch hier so eine extrem steile Statistik einfach mal ab. Das heißt, das ist etwas, es gab hier schon mal so einen kleinen Bruch, das war auch der Herr Musk. Und das ist jetzt seitdem, das ist jetzt tatsächlich rückläufig, also weniger Follower. Und ich finde das deshalb so interessant, weil dieser Account, der hat halt sozusagen, der hatte hier, bis der Mark Zuckerberg vom Metaverse angefangen hat zu bubbeln, hatte der so 4000 Follower. Und das hat sich einfach verzehnfacht. So, das heißt aber, ich habe jetzt aus einem Jahr dort ganz frische Follower und nicht solche Gammel-Follower, die vielleicht schon lange nicht mehr auf Twitter waren. Ich habe so andere Accounts, da habe ich dann auch 7000 Follower, aber die Wahrheit ist, ich glaube, davon sind vielleicht noch 500 aktiv. Das sind aktive Follower und die gehen einfach weg. Also sind Leute, die schließen ihren Account, weil die weggehen und sozusagen auch aus meinem Following verschwinden und natürlich auch als Follower verschwinden und mittlerweile halt mehr als dazukommen. Das heißt, das Thema zieht immer noch, auch auf Twitter, aber da gehen Leute weg. Und das ist halt die Frage, wie geht man damit jetzt perspektivisch um? Und ich glaube, dass sich viele, also jetzt auch in ganz anderen thematischen Bereichen, andere Kanäle suchen müssen, wenn sie weiterhin Reichweite haben wollen. Und das größte Problem ist meines Erachtens das mit den Journalisten, denn Twitter ist nur deshalb so bekannt geworden, weil die Journalisten wegen der Tech-Leute damals auf die Plattform gegangen sind und dann sind alle anderen hinterhergezogen, insbesondere die Politiker. Also meines Erachtens haben die klassischen Journalisten jetzt in der Hand, welche Plattform die nächste wird. Und deshalb bewegt mich halt auch dieses Thema so, wenn sich dann ein Host, ein Mastodon-Host, explizit für Journalisten auf einmal von der Community dort ausgeschlossen wird. Das halte ich für einen ganz, ganz fatalen Weg, der da stattfindet. Und muss sich auch die Community Gedanken darüber machen, ob sie das wirklich will. Also ausgerechnet Journalisten ausschließen, halte ich für das Dümmste, was man tun kann. Aber okay, also jedenfalls, ich glaube, man muss da Wege finden, wie man und schauen, wohin die Journalisten jetzt gehen. Und das gilt für alle Community. Der Weg ist wohl, dass es nicht einen Journalisteninstanz gibt, aber dass es eine Die Zeit-Instanz gibt und eine Frankfurter Allgemeine Instanz und eine New York Times Instanz. Ja, und aber dann wäre es auch möglich, sie auszuschließen. Jetzt genau. Ist eigentlich wieder dran, genau, ich wollte dazu noch was sagen. Dann kann man das Dorfblatt, wenn man das nicht lesen will, ausschließen und so weiter. Dann wird aber diese Ausgrenzung wird dann auch granulärer und damit wieder ein Tool der Leute selbst. Ja, Miller. Mache erstmal weiter, jetzt bin ich gerade kurz rausgekommen. Gut, ganz kurz. Ich habe noch einen Punkt in Sachen Creative Economy. Was mir während der Pandemie aufgefallen ist, ist, also ich wollte in die Stores, Geschäfte unterstützen während der Pandemie, während der Lockdowns. Dann habe ich versucht, bei kleine Buchhandlungen, die ich kenne, in irgendwelchen europäischen Städten und irgendeine Keramikerin in Kopenhagen, habe ich versucht, Sachen zu bestellen. Und bei ungefähr die Hälfte konnte ich das nur tun über Facebook oder Instagram, wo ich beide nicht aktiv bin. Und ich wollte also diese Geschäfte unterstützen, konnte aber nicht, weil die auf ihren eigenen Webpräsenz nur auf Instagram linken und sagen, da kannst du dann meine Produkte sehen und Preise und so. Und für mich war das also, hier im Viertel gibt es auch Restaurants, die haben nur diese Facebook-Seite und die linken dann ihren WordPress-Blog auf die Facebook-Seite und so, da kannst du dann das Menü anschauen. Und wenn man auf diese Weise auch Twitter benutzt, dann ist das natürlich letztendlich auch schädlich für die Kreativen selbst. Und weil man nicht nicht die Kontrolle hat über die eigene Präsenz im Web. Und jetzt, wo Twitter in den letzten Jahren mehr giftig geworden ist, muss man sich halt fragen, wie lange kann man in dieser Umgebung funktionieren als als Selbstständiger in der Creative Economy? Oder muss man sich tatsächlich andere Wege überlegen? Also vielleicht noch, Gerrit, was du gesagt hast und Tom, was du jetzt auch angedeutet hast, es gab, und ich glaube, ich hatte ihn hier mit eingeladen oder ich habe es vergessen, ich weiß es nicht, ich wollte aber eigentlich, nämlich der Oliver Überholz hatte was geschrieben, jetzt weiß ich nicht mehr, bei Twitter oder bei Mastodon, so Dinge, die Mastodon-Entwickler an Twitter nicht verstanden haben. Ja, wo er gesagt hat, wir brauchen noch das und das. Und das ist übrigens auch die Kritik der Leute, die so eher, wie soll man sagen, wie sagt man das, aktivistisch bei Twitter unterwegs sind, die vermissen bei Mastodon die Möglichkeit, dass sie eben nur Followern erlauben können zu kommentieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Funktion ist, die relativ bald kommt, weil sie sagen, solange Mastodon das nicht hat, kann ich auf Mastodon nicht kommunizieren. Und ich habe dann nur geantwortet, naja, das ist hier ein No-Hate-Environment. Das heißt, wenn einer das macht, dann fliegt er hier halt raus. Oder notfalls, wenn seine Instanz nichts dagegen macht, fliegt halt seine Instanz raus. Also wir regeln das eigentlich anders, ja. Weil ich finde, eine Gesellschaft, in der ich bestimme, wer mit mir, wer auf mich reagieren darf, ist auch schwierig. Ja, auch wenn es nötig ist. Aber dass es nötig ist, ist ja das Problem. So, aber jetzt nochmal diese Überlegung, wenn ich sage, ja, ich grenze jetzt hier eine Journalisteninstanz aus, ja, um Himmels Willen, die können ja überall ihren Account aufmachen. Ne? Es ist ja nicht Pflicht, dass die mit so einem digitalen Journalistenausweis rumrennen. Aber die Frage ist doch, was will ich denn? Will ich jetzt in Mastodon Twitter nachbauen? Also will ich sozusagen einen kompletten Twitter-Ersatz machen, in dem dann wieder Ron DeSantis, in dem dann Ron DeSantis einen Account aufmacht und den Laden aufrollt? Oder will ich einfach sagen, ich möchte einen hassfreien Konversationsraum aufmachen, wo Menschen, die das Internet als Internet benutzen wollen, also um Menschen zu verbinden, miteinander reden können. Also wenn ich kein Geschäftsmodell habe, mit Verlaub, dann brauche ich weder die Politiker noch die Journalisten. Es sei denn, sie wollen nach denselben Regeln mitspielen wie alle anderen. Ja, genau. Das Letztere, ja. Ja, Ja. also dieses Problem, also jetzt aussperren, würde ich jetzt gar nicht so formulieren. Wenn halt eine Instanz Scheiße baut, dann fliegen sie halt, dann ist halt doof, ja. Aber ich glaube, wir müssen uns davon lösen. Also mein Mantra ist, Mastodon ist nicht Twitter und das Fediverse ist nicht, wie heißt es, nicht MAGA, sondern inzwischen sind ja die Abkürzungen ganz anders. Mama oder so habe ich, glaube ich, mal gemacht. Also Metaverse, Google und so weiter. Ja, also Meta Alphabet, whatever. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Das ist kein Ersatz für das kommerzielle Internet, sondern es ist ein alternativer Raum, in dem wir versuchen, das Netz so zu benutzen, wie es ursprünglich gedacht war. So würde ich das formulieren. Mela, ist es dir wieder eingefallen? Nicht? Nein, leider nicht. Gut, dann hätten wir noch ganz kurz vielleicht, Tom, du könntest das vielleicht mal beschreiben. Es ist ja nicht nur so, dass, also man kann sozusagen einen Blog in das Fediverse bringen und man kann dann dem Blog auf dem Fediverse folgen, zum Beispiel indem man noch das Glöckchen dann aktiviert, dann hätte man sowas wie einen behelfsmäßigen RSS-Reader. Ja, ich sage inzwischen immer, Twitter ist eigentlich der Ersatz für Google Reader bei mir, so ungefähr. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was das für einen Effekt hat. Und es gibt ja eben auch einen Rückkanal und das finde ich das eigentlich Spannende. Ja, also eigentlich geht es zurück darauf, was Gerrit vorhin gesagt hat. Ja? ActivityPub ist ein Protokoll und das dient dazu, um unterschiedlichen Sachen auszutauschen zwischen Leuten. Und Mastodon ist dann halt ein, könnte man sehen, als Blog und Feedreader mit einer Twitter-Oberfläche. Man kann aber auch seinen eigenen Blog dazu benutzen, über ActivityPub zu publizieren. Und für WordPress gibt es ein Plugin, ActivityPub, wurde gebaut von Matthias Pfefferle. Eigentlich, was dieses Plugin tut, ist, dass das Autoren-Account auf einem WordPress Blog wird zu ActivityPub-Account, also Mastodon-Account. Und alle Berichte, die ein Autor schreibt, werden dann auch verfügbar über ActivityPub. Kann man also auch subskribieren über Mastodon oder. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist natürlich direkt in ActivityPub zu bloggen. Und Write Freely ist ein Tool, der das macht. Dann schreibt man halt seinen Blog und das Blog ist ein ActivityPub. Publiziertes Blog. Reaktionen kommen dann wieder zurück in Write Freely sehr direkt, weil es direkt Unterteil des Fediverses. Für WordPress ist das ein bisschen anders. Das ist im ActivityPub Plugin auch noch nicht eingebaut. Das tue ich also selbst auch ein wenig anders. Und das ist über WebMention. Das ist auch wieder ein Protokoll von der W3C publiziert. Und WebMention dient dazu, dass man andere Websites aufmerksam machen kann. Hey, ich habe zu dir gelinkt, wie Pingback und Trackback früher auch. Der empfängende Seite, der gelinkt wurde, kann dann aber zurückgehen und nachschauen, wie gelinkt wurde. War das jetzt gemeint als allgemeine Erwähnung? War das eine Antwort direkt auf irgendein Posting, das ich hatte? War es ein Bookmark? War es vielleicht ein RSVP für ein Event? Und kann das dann auf der eigenen Webseite so abbilden, dass es Sinn macht? Und so tue ich das für meinen Blog auch. Ich benutze in meinem WordPress-Blog aber nicht das ActivityPub-Plugin, weil das direkt mein Autoren-Account sichtbar machen würde und alle Postings sichtbar machen würde. Ich kann das noch nicht granulär irgendwie kontrollieren. Das heißt, dass ich jetzt eine kleine Brücke habe, dass ich von meinem WordPress-Blog auf meinen selbstständigen Mastodon-Account poste und Webmenschen jetzt benutze, um die Reaktionen wieder als Kommentare oder als Likes oder als Bookmarks unter meinem Blog-Posting sichtbar machen zu können. Genau, und wenn man das jetzt zu Ende denkt, könnte man praktisch sagen, ich habe jetzt eine Möglichkeit, eine Webseite über dieses ActivityPub-Fediverse-Protokoll komplett interaktiv zu machen. Ich brauche in dem Sinn kein eigenes Forum mehr zu bauen, kein eigenes Gästebuch mehr zu bauen, vielleicht eine Support-Seite oder eine Fragen-Antworten-Seite oder was ich da alles, oder so wie du sagst, das fand ich jetzt eine ganz spannende Idee, oder sogar eine Event-Anmeldung damit zu machen. Und wer weiß, vielleicht kann man da sogar noch ein Payment-Ding dranhängen und so weiter. Und dann können wir, ich hatte jetzt beinahe gesagt, den ganzen Mist, den das kommerzielle Internet hervorgebracht hat, könnte man vielleicht eben in einer komplett distribuierten Art und Weise nachbauen. Wer sich da näher damit befassen will, das Keyword ist, glaube ich, Open Web. Ja, dazu gehört dieses Webmentions. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich bin allerdings zum Beispiel gescheitert, glaube ich, mein, das weiß ich nicht, war es ein WordPress-Blog oder mein Blogger-Blog irgendwie Open Web-fähig zu machen. Ich bin dann an irgendeinem technischen Ding gescheitert und es gab keinen, der mir helfen konnte. Also es ist schon noch so ein bisschen auf der geekigen Seite, aber es funktioniert. Der, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ein Brite, der früher auch bei Google gearbeitet hat, wie auch immer, der ist da ganz zentral. Also sprecht mich notfalls an, dann fällt mir der Name auch ein. Da gibt es also ganz, ganz spannende Leute, die da interessante Dinge machen, wieder entlang der Linie das Internet so benutzen, wie es mal gedacht wird. Und es ist auch gut, sich zu realisieren, dass Mastodon nur ein Teil dieses ActivityPubs-Protokolls verwendet. Es gibt noch andere Teile, die man auf andere Art und Weise kann verwenden. Also der Hintergrund jetzt bei Gerrit zeigt das natürlich auch sehr unterschiedlich. Ich mach mal Gerrit groß. Ich hoffe, dass das dann so auch in den Moment Musste ich jetzt mal hier sehr, sehr unterschiedliche Zuwendungen, wenn es über Flickr-ähnliche Fotosites geht oder PeerTube, was YouTube ähnlich ist. Und es gibt noch Teile, die überhaupt nicht verwendet werden in diesem Activity Pub und vor allem dem Teil der Activity Streams. Da gibt es zum Beispiel auch Attribute für, ich komme irgendwo an, ich fahre irgendwo weg. Ich habe Reisepläne, so wie wir das früher in Foursquare und auch in Doppler, Doppler, ja, Doppler, ich will gemacht Doppler haben. Wieder haben. Diese Funktionalität gibt es in der Activity Pub Standard und in den Activity Streams, die dazugehören, wird aber jetzt noch nicht verwendet. Und ich, also für mich ist es jetzt interessant, könnte ich meine eigenen Reisepläne wie bei Doppler als Activity Pub Stream auf meiner eigenen Website verfügbar machen für Leute, die ich das folgen lasse. Und das heißt, dass ich diese Doppelfunktionalität, weil das war großartig. Ich würde dann sagen, ich bin in Wien oder in Berlin irgendwann und dann würden anderen sagen, ich auch, wir können uns treffen. Also diese Serendipität, diese zufällige Crossroads und Begegnungen waren mir wichtig. Kann ich jetzt nicht tun. Ist aber in der Activity Pub im Protokoll möglich, gibt aber momentan auch keine Zuwendungen dazu. Mal ganz kurz vielleicht auch, also übrigens, Oliver, vergiss nicht, das wieder auszuschalten. Ich hatte ja, ich hab's wieder, ich hab's wieder. Sehr gut. also was ich ganz besonders spannend finde, habe ich gestern, ich habe das gar nicht wirklich richtig mitbekommen, sondern der Heinz schrieb das, sagte hier, man kann übrigens auf Mastodon mittlerweile, und das funktioniert sogar über das Fediverse hinweg, man kann tatsächlich Nachrichten editieren. Ja, also der größte Wunsch aller Twitter-Fans, dass man endlich Nachrichten und Fehler einfach reingeschrieben hat, dass man die mal editieren ja. darf. Das funktioniert hier tatsächlich jetzt. In Mastodon 4, in 4.0, genau. Ich habe ja, das ist ganz die... und andere sagte ich ganz nicht. Da sagt er, hast du 4.0, sage ich, ja, ich bin auf Mastodon. Ja. Und das kommt daher, dass es im Protokoll verfügbar ist, bis jetzt aber noch nie verwendet wurde. Und Mastodon 4 verwendet es. Man kann also jedenfalls, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, es gibt diese Riesenwelt. Es reden jetzt im Moment sehr viele Leute über Mastodon, wir ja auch. Aber das Ding heißt Fediverse. Also da gibt es viel mehr. Und ich glaube, dass den meisten Leuten das nicht klar ist. Ich habe gestern auch mit jemandem gesprochen, vorgestern, der sehr tech-affin ist, der aber das ganze Thema nicht mitgenommen hat und das jetzt total cool findet. Also der sozusagen von ActivityPub bis zu dieser Riesenblase nichts wusste. Und ich glaube, da werden jetzt noch ein paar mehr kommen. Also diese Riesenaufmerksamkeit, die Musk dem Thema jetzt schenkt und sicherlich ungewollt, die könnte sehr hilfreich sein. Und ich glaube, zum Beispiel, also das, was du da machst, Don, mit der Verknüpfung mit deinem Weblog, finde ich total cool. Aber vielleicht könnte man hier auch irgendwann mal das Limit generell von 500 Zeichen erhöhen, so wie ja alle sozialen Medien das gemacht haben mit längeren Beiträgen. Dann ist das Thema durch. Dann kann ich hier nochmal bloggen und das, genau. Ja. Es gibt natürlich auch Instanzen, die das tun. Ne? Es gibt Mastodon-Instanzen, die das auf 2048 Buchstaben jetzt beschränkt haben oder falls das noch gilt als Beschränkung eigentlich. aber man kann also damit rumspielen, ja. Und was ich dann, gestern ganz abschließend noch, ganz kurz, Olli, was ich hoffe, also meine Hoffnung jetzt ist, A, dass sich Leute darüber Gedanken machen, was schon da ist, also was tatsächlich hier an Vielfalt möglich ist, B, aber auch jetzt ihre Feature-Wünsche einbringen, also auf GitHub genauer gesagt bei Mastodon, weil da passiert das ja letztlich, um dann sozusagen auch Verbesserungen hinzubekommen. Und am Ende des Tages hoffe ich vor allem, dass Leute sich persönlich einbringen, weil das Thema Content Moderation, das wird nicht durch Geld lösbar sein und ich glaube auch nicht an die große KI, die das alles sauber aufklärt. Also das machen wir entweder zusammen oder das Ding wird eine Katastrophe. Also das ist so mein Gefühl zumindest bei der Sache oder zumindest für einzelne Personen sehr, sehr stressig, die diese ganzen Server da administrieren. Und aber wie gesagt, die Möglichkeiten sind, glaube ich, gegeben und auch mittlerweile halt ausgereift. Das Ding ist 6 Jahre alt. Wir reden ja nicht über irgendwas, was gestern vom Baum gefallen ist. Ja. Wie sagte kürzlich jemand, ja, Mela, ja. Musk ist wirklich in der Lage, ein soziales Netzwerk groß zu machen. Vor allem Mastodon. Ja, genau, ja. Ja, genau. Manche nennen Twitter ja auch schon Maskodon. also, wo wir jetzt sowieso schon alle Zeitlimits, die ja eh virtuell waren, gesprengt haben, können wir jetzt das letzte Thema vielleicht noch ansprechen. Denke ich auch. Weil, ja. Es gibt ja noch so einen heiligen Gral von Social und das ist das berühmte Social Intranet. Da gab es ganz früh schon so interne Twitter-Varianten, dessen Name ich immer vergesse, weil ich da nie war, weil ich nie in einer großen Firma war. Jammer war das, oder? Yammer, Gibt genau, es immer also wo noch, die Leute ja. jammern konnten Ja, innerhalb ihrer ja, Firma. Das hat sich in Deutschland aus irgendeinem Grund nicht durchgesetzt. war, Vielleicht hat es einen glaube komischen Namen, ja. So, im, wir im führen jetzt Yammer ein. Aber wie auch immer. Es war, glaube ich, auf Universitäten relativ beliebt. Also Ah, okay. unter Studenten. Genau, Slack Ja. hat gewonnen und Teams und jetzt Ja. Ja, in meiner Firma verwenden wir intern Rocket Chat. Das ist so Slack ja. ähnlich. Das hosten wir dann aber selbst, Ja. sodass das nicht über die ganzen Slack-Server läuft. Das war mal in einer IT, wie soll man sagen, in so einem IT-Cluster, in dem ich Mitglied bin, wurde versucht, das zu etablieren. Das ist aus meiner Sicht dadurch gescheitert, dass halt die Leute da nicht aktiv waren und man das ja hätte jeden Tag aufrufen müssen und dann hat da nie jemand interagiert. Aber die spannende, genau, rocket.chat, ja, auch eine dieser neuen Domains. Vielleicht hätte man doch Mastodon und Chat machen sollen statt Social, wäre kürzer gewesen. Gerrit, du hast vorhin im Backchannel erwähnt, dass du Mastodon als Social Intranet deinen Kunden empfiehlst. Vielleicht kannst du da mal ein kurzes Plädoyer uns entgegenwerfen, was das Elegante daran wäre. Ja, das Elegante an der Nummer ist halt, wenn man will, kann man das ja tatsächlich dann auch öffnen nach außen. Das ist nicht das Intelligente und Elegante an der Nummer. Aber das Problem ist halt, und das muss man einfach auch ganz klar sagen, und das ist auch bei vielen anderen Lösungen ein Problem. Die meisten Organisationen, die so sehr sie es auch Social Intranet nennen wollen und das dann etablieren möchten, haben trotzdem immer noch diesen Top-Down-Kommunikationsbedarf, sagen wir es mal so. Also wo die Geschäftsführung, der Vorstand gerne Nachrichten an alle broadcasten will. Und das möchten sie gerne dann über das gleiche Tool machen, wo sich Mitarbeitende auch selbst organisieren sollen und sozusagen ein Vorrecht an Informationen haben und deutlicher sichtbar sein sollen. Und das lässt sich halt in Mastodon nicht so gut abbilden. Ja, also das ist ein Wunsch, da müsste dann die Software tatsächlich irgendwie anders gebaut sein. Also das ist das Problem dabei. Aber meiner Meinung nach ist das gut nutzbar. Und ich kenne auch Unternehmen, die das machen. Also Mastodon als Kern eines Social Internets, weil es ist ein Microblogging-Dienst. Und die meisten Anbieter, es wurde jetzt schon Yammer genannt und es gibt ja noch viel mehr, also die bauen ja letztlich sowas Facebook-eskes nach oder was Twitter-eskes. Also da gibt es ein Profil, da können die Leute schreiben und dann kann man sich noch in Gruppen organisieren und die Nachrichten empfangen. Da gibt es ganz viele Lösungen, auch aus dem Open-Source-Bereich. Und Mastodon hat meiner Meinung nach halt die interessante Situation, dass man es öffnen kann. Also, dass man eben nicht nur das Intranet versteht, sondern halt auch als Extranet und als Teil des Internets, wo man halt auch mit Kunden zum Beispiel sich austauschen kann, aber auf der eigenen Plattform ist und nicht bei Facebook oder Twitter oder sonst wem, wo man einfach den Saft abgedreht bekommen kann und das Thema dann durch ist aus rein unternehmerischer Perspektive natürlich nicht so schön. Und da, glaube ich, ist der spannende Teil von Mastodon überhaupt den ganzen Fediverse, weil die Technologien sind da, die können alle genutzt werden, geklont werden und man kann das Ding halt Open Source hinter der Firewall betreiben. Das ist ja auch nicht mehr so üblich. Bei vielen Diensten, die gibt es nur noch in der Cloud und es gibt viele Unternehmen, die es lieber bei sich auf ihrem eigenen Server hätten. Jetzt gibt es ja auch ganz viele Artikel, so nach dem Motto Twitter-Alternativen. Ja, da kommt dann zwar Mastodon auch vor, aber auch so interessante Dinge wie Reddit. Also ist das eine Twitter-Alternative? Wissen wir nicht. Je nachdem, was man will, ne, wie man Twitter war ja vorher schon so Knetmasse, wie man das verwendet hat. Ich habe kürzlich festgestellt, Usenet vergessen die meisten Leute als Twitter-Alternative. Also wenn es um Austausch innerhalb von Communities geht, gibt es auch immer noch. Ne? Und man kommt da auch über diverse Schnittstellen im Web dran. Aber immer wenn ich mich bei Discord einlogge, ist Mela meistens auch eingeloggt. Und Mela, magst du mal ein bisschen was zu Discord sagen, mit was das vergleichbar wäre, wozu man das einsetzen kann, wie man da vielleicht Communities bauen kann und so weiter und so fort? Also Discord ist am vergleichbarsten mit Slack. Für die ganz Alten kann man es auch noch mit IRC vergleichen. Es ist von der Funktionalität, wie Unterhaltungen laufen, wirklich sehr nahe an IRC. Man hat halt einzelne Server, wo in denen man wieder mehrere Channel hätte. In Irk hätte man sich nur in einem Channel getroffen. Und man hat dann halt noch eine DM-Ebene, wo man sich halt privat unterhalten kann. Ist ein bisschen weniger offen als Irk es war. Man kann dort Leute nicht so einfach finden. Man hat dort also kann dort höhere Hürden setzen, was die eigene Auffindbarkeit angeht, was die eigene ja, Sicherheit angeht oder Verfügbarkeit einfach angeht. Von daher finde ich es definitiv keine Twitter-Alternative. Man hat halt dieses gesamte offener Marktplatz, wo jeder jeden erreichen kann. Das hat man auf Discord einfach nicht. Ist ein super Tool, wenn man eine Arbeitsgruppe hat. Beispielsweise ich nutze es mit meiner Schreibgruppe zum Chat, zum Koordinieren von Real-Life-Treffen, zum Austauschen von Daten auch. Ich nutze es mit Rollenspielgruppen, um halt jetzt auch während in der Pandemiesituation Rollen spielen zu können. Und für solche geschlossenen Sachen ist es super, aber ist halt dann auch wieder zentral. Also man hat keinen eigenen Server, man hat es nicht unter eigener Kontrolle, man ist auch, was die Daten, die man dort hochlädt, die man dort aufteilt, man muss halt damit, ja, man ist auf einem einfach auf einem fremden Server und was damit passiert, hat man nicht unter der eigenen Kontrolle. Und von daher, also wenn wir über Twitter-Alternativen reden, denke ich, sollten wir auch über Twitter-Alternativen reden, wo wir mehr Kontrolle darüber haben. Gut, wir haben jetzt nur ungefähr Ja, ein ich Dreiviertelstunde würde das übrigens gemacht. gerne noch, wenn wir das nicht mal, wenn wir es hier Ja, mal abschließen, also ich würde das gerne noch können kurz wir die 2 Stunden ergänzen. voll machen. Also Also ja, ich kann ja. ich finde das nämlich deshalb interessant. Wir gucken da, ich meine, entschuldige, ich will niemand zu nahe treten, aber wir sind alle relativ alt hier, ja. Mit 30 Jahren Interneterfahrung gehören wir nicht mehr zu denen, die sozusagen die Zukunft definieren werden. Ob Mela so viel hat, wissen wir nicht, wollen wir aber auch nicht wissen, weil wir Damen grundsätzlich Aber zumindest nicht bei dir und bei hinterfragt. Ton bin ich mir da sehr sicher. So, und ich habe, wie gesagt, ich hab halt diese Studierenden vor mir sitzen, die halt Anfang 20 sind. So, und die haben eine ganz andere Welt darauf. Die sagen erstmal Twitter, what? Ja, also das kennen die eigentlich alle, nutzen es nicht. Und wenn die überhaupt, gucken sie sich an, wenn es da interessante Threads gibt, wo halt drauf verlinkt wird, dann gucken die im Browser sich das an und lachen einmal drüber. Und das war's. Und eigentlich sehen die das auf Instagram, weil es da dann die coolen Tweets nochmal gibt. Und ich habe direkt gefragt, wo geht ihr denn hin? Und ja, klar, da kam natürlich Discord. Ich meine, das ist halt sozusagen eine Seite, das Discord. Und da gebe ich dir völlig recht, Merle. Das ist halt das, wo auch die Jungen sind, wo wir nicht sind. Oder wo wir vielleicht auch mit Fremden, weil das ist halt irgendwie so ein Chat und nicht so ein, ist nicht persistent und das ist irgendwie alles ganz anders. Dann kam aber auch zum Beispiel TikTok. Also das klingt vielleicht absurd, weil das ein Videoformat ist, aber das kann man halt genauso schnell bespielen. Da kann man halt kurz reinreden und dann hat man den Tweet abgesendet. Das muss man halt auch mit betrachten auf eine andere Zielgruppe gesehen. Und dann gibt es natürlich auch Reddit. Also ich glaube, die Vielfalt an zentralen Alternativen, die ist groß und da werden halt unterschiedliche Zielgruppen auch ganz anders mit umgehen, als wir uns das gerade so ausdenken. Und auf der anderen Seite gebe ich dir völlig recht, Mela. Also wenn wir über Alternativen reden, dann ist nicht sinnvoll. Also das Learning aus dem, was gerade mit Twitter passiert. Ja, und wie gesagt, ich hoffe weiterhin, dass es gut ausgeht. Aber das Learning muss doch sein, gerade auch für Unternehmen, aber natürlich auch für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen, das darf nicht der einzige Kanal sein, der irgendwo zentral von einem Dritten sozusagen kontrolliert wird. Das darf es nicht sein. Und wenn wir über das Metaverse dann noch reden, darf noch viel weniger. Das wäre eine Katastrophe, wenn wir das sozusagen wieder zentralistisch aufstellen. Also ich glaube, da ist wirklich viel zu tun und da, auch noch viel zu reden, wohin man jetzt geht und warum. Ja, Oliver, du hast angefangen mit darüber zu sprechen, wie man Mastodon auch als Social Internet verwenden könnte. Das finde ich eigentlich persönlich weniger interessant. Ich finde es interessanter, wie man das als semi-permeables Extranet verwenden kann. Ich mit meiner Firma, wir sind verbunden mit ähnlichen Firmen und Organisationen. Wir treffen uns regelmäßig, aber zu wenig. Und jetzt, da kann man sich vorstellen, dass wenn wir mit unserer Firma, was wir vor 2 Wochen gemacht haben, eine eigene Instanz aufgemacht haben und andere machen das auch, zum Beispiel VAR Society in Amsterdam, mit dem wir viel zusammenarbeiten, Jetzt können meine Kollegen und deren Kollegen können sich leichter finden. Es finden hoffentlich bald mehr Gespräche statt, mehr Serendipität dabei kommen, mehr Ideen raus und mehr Aktivitäten, die wir dann zusammen machen können. Ich kann mich jetzt mit Mastodon besser als wie auf Twitter oder Facebook oder diese zentralistischen Plattformen meine Business-Ökosystem replizieren, in wie wir extern kommunizieren mit Kollegen bei anderen Organisationen. Das finde ich sehr spannend und ich hoffe, dass das als Experiment auch was bringt, weil wir haben das gerade erst gestartet. Jetzt Verständnisfrage, das heißt, es ist eine Mastodon-Instanz, die aber nur mit diesen anderen Instanzen verbunden ist Nee, und nicht das, das nicht, aber plötzlich ah. wird sichtbar, was meine Teamkollegen so täglich schreiben über ihre eigene Arbeit, direkt in der Home-Timeline von Kollegen bei Organisationen, mit denen wir uns Okay. regelmäßig austauschen. Okay. Und normalerweise, man könnte sich auch auf Twitter gegenseitig folgen, dann ist es aber weniger sichtbar. Jetzt passiert das in der eigenen Home-Timeline und in der lokalen Timeline, weil man sieht dann, was die Kollegen auch an Gesprächen führen. Ton, Man hat noch wir haben da nicht auch keinen, erkennbar, wir haben weil man keinen der Dissens. eigene Domäne dazu Wir haben benutzt. da keinen Dissens. Ich habe ja vorhin auch schon Ja. gesagt, ich glaube halt, um das in der Organisation, also da, wo es funktioniert hat, hat es auch so, lief es auch so, dass man es, wenn man es erstmal intern macht, die Leute sich sicher und safe fühlen und damit umgehen können, erstmal um das zu testen. Und ich sehe ja auch den riesen Benefit natürlich als Extranet, also als offenes sozusagen. Es ist dann quasi ein Internet. Also es ist ja da, das ist ja offen. Also ich kann das ja nicht abschirmen. Aber der Riesenvorteil ist, dass ich organisationsübergreifend mit Lieferanten und halt auch Kunden kommunizieren kann. Und das ist ganz klar die Stärke. Und wie gesagt, ich habe dieses ganze Ding an Software noch im Rücken, die ich da implementieren kann. Ja, also Und kein Dissens. Also ich sehe das genauso wie du. Mela zeigt die Hand, aber Ja, das genau. hakt auch direkt zurück, was du gerade gesagt hast über junge Kollegen. Leute in meinem Team wollen überhaupt nicht in ihren persönlichen Twitter-Account irgendwas über ihre Arbeit reden oder auch auf LinkedIn nicht. Die wollen das nicht vermischen. Jetzt haben sie, wie bei E-Mail, auch ihren Arbeitsaccount und können dann dort über ihre Arbeit reden, was sie wollen, brauchen das aber nicht zu vermischen mit anderen Facetten deren eigenen Identität. Ich denke, Mela. Da, was da gerade, also was man das Metaverse noch ein bisschen, Quatsch, Metaverse, Fediverse noch ein bisschen besser zu verstehen, ist, dass man die zwei Stufen sehen muss. Man hat, bei Twitter hat man direkt diesen internationalen Marktplatz. Also man geht im Prinzip rein und man ist auf einem riesengroßen Platz. Und beim Fediverse oder besser gesagt bei Mastodon hat man zwei Ebenen. Man tritt quasi erstmal auf den eigenen Hinterhof, wo man dann auch mit den eigenen Leuten redet und kann von dort dann auf den internationalen Marktplatz gehen. Das sind halt, man hat halt einfach noch eine, ja, eine Ebene mehr. Dann wollte ich noch was sagen zu der Altersstruktur auf Twitter, was du sagtest, Gerrit. Ich habe ja im Zuge dieses Artikels über die Situation von ja, kleinen Kulturschaften auf Twitter noch so eine kleine Spaßumfrage angehängt gehabt. Und dort haben tatsächlich, also ich hatte abgefragt, wie viele Leute zur Hochzeit der Blogs denn aktiv Blogs gelesen hatten. Und dann auch nochmal gefragt bei denen, die Nein gesagt hatten, wieso sie dort damals keine Blogs gelesen hatten. Und da war auch eine Antwortmöglichkeit, ich war damals noch zu jung. Und ich glaube, von denen, die sagten Nein, haben 40% gesagt, sie waren damals jung. Und das hat mich, also ich meine, klar, es ist jetzt eine Twitter-Umfrage, wir müssen da nicht drüber reden, wie viel Wahrheitsgehalt oder wie viel ja, Wirklichkeit das hat. Aber fand ich trotzdem interessantes Ergebnis und hätte ich jetzt nicht so erwartet, weil das dann doch dafür spricht, dass ein paar Leute zumindest vielleicht jünger sind, als man denkt. Naja, ich hab eine Weile, ein paar Jahre lang mit Achtklässlerinnen, das war von so einer Fraueninitiative ein Projekt, und da habe ich mit Achtklässlerinnen immer mal so 1,5 Stunden einmal im Jahr über Internet geredet und habe dann natürlich auch abgefragt, auf welchen Plattformen die sind. Ich habe immer scherzhaft gesagt, das ist meine Fortbildung, ja, damit ich so ein bisschen mitkriege, was gibt es denn so. Und dann waren auch immer so von 10, 15 Mädchen waren vielleicht zwei auf Twitter. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr da? Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, wir verstehen das nicht. was da passiert. Ja, ist, und ich habe dann gesagt, ich verstehe nicht, wie man Twitter nicht verstehen kann, aber mag sein. Ja, also, weil die waren natürlich da, weil irgendwie ein Promi vielleicht es hieß, ja, der twittert und dann haben die das irgendwie sich angemeldet und sind vielleicht dem auch gefolgt oder auch nicht. Aber die wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Ja, und es ist bei vielen Leuten, ich habe auch Fortbildung gemacht, da haben wir irgendwie Blog und Facebook und Twitter gemacht und die Leute haben gesagt, ich verstehe Facebook, aber ich verstehe Twitter nicht. Und dann wieder mein Spruch, ich verstehe nicht, wie man sagen kann, dass man Facebook verstanden hat, weil ich das ich ziemlich schwierig finde, während sie gesagt haben, und ich habe gesagt, ich kann nicht verstehen, wie man Twitter nicht verstehen kann. Aber offenbar ist es so, weil Twitter irgendwie, es war ja damals auch ein neues Paradigma im Prinzip mit diesen Kurznachrichten ins Nichts, ja. Und oder SMS an alle oder wie man es auch immer nennen will. Und das ist bei vielen Leuten nicht in irgendeinem Raster, mit dem sie was anfangen können. Und das soll natürlich, glaube ich, bei Mastodon auch so sein. Jetzt ist die Frage, haben wir noch irgendwas, was wir jetzt in der letzten Viertelstunde, um nicht 2 Stunden voll zu machen, wir müssen die aber auch nicht voll machen. Irgendwas, was uns noch Tools kommt im Dingens. Da habe ich ja Ja, mal. Tools. Also es gibt natürlich sehr, sehr coole Tools, um zum Beispiel, es gibt 2 Dinge, die man machen kann. Man kann einerseits sowohl ein Tool an Twitter und an Mastodon dranhängen und die Leute, die in Mastodon verraten haben, was ihr Twitter-Account ist, da werden einem dann an, und denen man schon folgt oder die einem folgen, das kann man dann meistens aussuchen, den kann man dann, da kann man dann, und das ist absolut Hightech, ja, also ein ganz Hightech-Protokoll, man kann eine CSV-Datei runterladen, also Comma-Separated Values, und zwar eben, Pdfinder und ja, genau, wie Birdify. heißt Pdfinder. Pedifinder, genau. Und dBirdify. Es gibt zwei inzwischen. Ah, die Birdify, okay. Also das, wenn du die beide in den Chat schreibst, ich werde den Chat dann nachher nochmal runterladen und dann auch entsprechend das unten kommentieren. Man kann die CSV-Datei runterlassen und man kann da runterladen und man kann die dann wieder bei den Einstellungen von Mastodon kann man die wieder hochladen. Und sagen diesen Leuten alle, die in dieser CSV-Datei sind, denen bitte allen folgen. Und das ist natürlich sehr, sehr elegant. Und das Zweite ist, wenn man, und das würde ich immer empfehlen, wenn man einen Mastodon-Account hat, sollte man das entweder bei Twitter in seinen Namen oder in seine Kurzbio reinschreiben. Und wenn man das macht, gibt es ein anderes Tool, was dann das findet und einem auch entsprechend zur Verfügung stellt, und zwar sowohl die Leute, denen man folgt, oder auf Wunsch den Leuten, von denen man gefolgt wird. Und dann kann man die auch en bloc hochladen. Bei mir hat es ganz am Anfang nicht funktioniert. Ich habe wirklich die ganze Excel-Tabelle dann von Hand, bin ich den Leuten bei Mastodon gefolgt. Danach hatte ich den Folgeprozess bei Mastodon definitiv drauf. Vielleicht an der Stelle noch ein Tipp: Es ist mir passiert, dass ich in Webinterface nicht folgen konnte, aber mit Tusky, Tusky, das ist eine Mastodon-App, ich glaube sowohl für Android als auch für iOS, da hat es dann lustigerweise auf einen Klick funktioniert. Man weiß es nicht, woran es liegt. Es lohnt sich also immer, Dinge sowohl im Web als auch mobil mal auszuprobieren. Sonst, was habt ihr denn sonst noch für, genau, also nützliche Mastodon-Ressourcen hat Mela auch geblockt. Das packen wir euch auch unter die Datei. Jetzt muss ich zwischendurch gerade mal noch den Chat speichern. Welche anderen Tools gibt es denn, Gerrit? Hast du noch irgendwelche geheimen Hacking-Tools mit Also Mela hat Mela? sozusagen alles mit einem Schlag jetzt erledigt. Also da waren keine drin. Ich habe das gerade auch schon hier drüber getutet. Veröffentlicht heißt das ja jetzt. Was ich noch, worauf ich auch noch hinaus wollte, weil das ist so ein Thema, wenn man, also auch das sehen wir ja manchmal anders, zumindest einige von uns. Mobile Apps gibt es eine ganze Menge. Das ist ganz schön. Also zumindest jetzt unter iOS, wo ich mich bewege, gibt es neben der offiziellen Mastodon-App gibt es noch mehrere. Ich bin ein großer Fan von der Meta-Text-App, weil man da sehr schön auch mehrere Accounts parallel verwalten kann und auch sehr einfach, zum Beispiel, wenn man einen Link teilen will, den mit einem spezifischen Account dann veröffentlichen kann, was nämlich auf Twitter so nicht geht, wofür ich da gerne ein Tool gehabt hätte. Aber auf Mastodon geht das sehr einfach. Also das ist auch so eine Empfehlung. Meta-Text, sehr schöne App. Ich weiß nicht, ob es die für Android gibt, vermutlich ja. Das Also Metatext, oder wie heißt Metatext heißt die. das? Da gibt es halt eine ganze Menge von Apps auch tatsächlich. Das hat mich auch gewundert, als ich mir das angeschaut habe und musste die ja noch erstmal durchtesten. Und dann, bei der bin ich halt dann hängen geblieben, einfach wegen der Funktionalität. Und ich sage das deshalb, weil ich halt immer wieder lerne, wenn ich lehre, dass alles, was so im Web passiert, die Leute einfach gar nicht mehr interessiert. Also entweder gibt es eine App oder das ganze Tool ist nicht da. Und deshalb wollte ich nur sagen, es gibt Apps, ich vermute auf Android auch eine ganze Menge und die sind auch ausgereift und funktionieren gut und haben sogar Funktionen, die ich auf Twitter gerne gehabt hätte oder in Twitter-Apps gerne gehabt hätte. Insbesondere halt mehrere Accounts zu verwalten, weil ich glaube, das passiert relativ schnell, gerade wenn man testet, dann man soll ja eigentlich dann den ersten Account dann zu dem zweiten eigentlich wirklich umziehen, aber das glaube ich tut niemand, sondern wir lassen einfach den Account da und machen einen neuen auf. So und ja, das ist vielleicht auch nicht ganz so schlau, aber dann ist es halt zumindest einfach, wenn man mehrere Accounts verwalten kann oder wenn man halt verschiedene Themen hat und dann halt auch das nicht in einen Account laufen lassen will. Das kann man halt dann schön damit verwalten. Wie gesagt, Twitter konnte das so nicht, zumindest nicht, dass man so einfach hin und her schalten kann. Und ja, ich denke, da gibt es auch noch mehr. Und dann, wie gesagt, die Liste von Mela ist sehr gut, das wiederhole ich jetzt nicht. Genau. Nee, also für Android scheint es das nicht zu geben. Aber Tasky kann auch mehrere Accounts. Also das funktioniert. Gut. Ich würde sagen, ja, wir sind gnädig. Die Leute haben das jetzt eh schon in doppelter Geschwindigkeit gehört. Also wer jetzt noch da ist, soll mal einen Kommentar hinterlassen. Der kriegt den Ehren Paleo-Elefanten am Bande oder so. Und dem folgen wir auch. Dem folgen wir auf Mastodon. Das Genau. können wir dann zusagen. Das ist der Gewinn für die, die es bis hier geschafft haben. Ja, vielen, vielen Dank. Liebe Leute, wenn ihr Fragen zu Mastodon habt oder zum Fediverse oder es gibt auch inzwischen noch ganz andere vollkommen abgedrehte Protokolle mit verteilten Kommunikationssystemen, wo ich mich noch nicht mal trauen würde, irgendwas dazu zu machen, weil ich es nicht so ganz gerafft habe. Also asynchrone Peer-to-Peer-Systeme ohne zentrale Server und so, da gibt es ganz, ganz wilde Dinge. Klingt Ähm, wie E-Mails. und, ähm, und ähm, Planet heißt das eine und das Protokoll heißt, ich vergesse immer, wie das Protokoll heißt, IPFS, SSP. Bitte? IPFS und Nee, das war noch Scuttlebutt. was anderes. Moment, also die App Und heißt Manyverse und das Protokoll heißt, der braucht jetzt erstmal eine Viertelstunde, bis er jetzt sich mit den Servern connected und so. Also es ist ganz, ganz, ganz wilde Dinge gibt es da, die, glaube ich, also die haben die Geek-Zone noch nicht verlassen, da müssen wir noch 2, 3 Jahre warten. Ja, spätestens, also wie gesagt, wenn genug Fragen auflaufen, wenn ich die nicht beantworten kann, suche ich euch wieder Leute, die dazu Lust haben. Ich hoffe, dass das für euch jetzt ein bisschen instruktiv war, auch wenn wir Mastodon selber gar nicht so richtig gezeigt haben. Aber also es geht so ein bisschen auf Twitter das Gerücht, es sei alles kompliziert. Nein, ist es nicht. Also wenn ihr Twitter könnt und Word, sage ich immer, dann könnt ihr auch Mastodon, weil alles, was vielleicht ein bisschen komplexer ist, das hindert einem eigentlich an nichts. Und es gibt halt auch Mastodon irgendwelche Feeds, die man bei Twitter gar nicht hat. Die darf man aber auch getrost einfach ignorieren, wenn man das möchte. Und dann sieht man einfach so wie gehabt einfach die Leute, denen man folgt. Ja, liebe Leute, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Gerrit. Vielen Dank, Tom. Vielen, vielen Dank, Gerne gemacht. Melanie. Lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Bye, schönen Tag noch. Tschüss. Ciao, ciao.